Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Gut, wunderbar. Dann begrüße ich heute am Mittwoch, den 12. Juni 2013, alle herzlich zu unserer wöchentlichen Mumble-Sitzung der AG Geldordnung und Finanzpolitik. Es ist 20.34 Uhr und wir beginnen mit den organisatorischen Geschichten. Zuerst einmal die Frage, wer die Aufnahme macht. Ich übernehme die Aufnahme und würde mir wünschen, dass noch jemand aufnehmen würde, dass wir noch ein Backup haben. Ansonsten muss die eine Aufnahme reichen. Dann kommen wir zur Verabschiedung des Protokolls der letzten Sitzung. Gibt es dazu Wortmeldungen? Ansonsten könnt ihr auch das euch nochmal durchlesen, was da letzte Sitzung alles stattgefunden hat. Und falls es Beanstandungen gibt, könnt ihr die auch nachher noch einbringen. Ansonsten würde ich vorschlagen, dass wir das jetzt erst einmal so beschließen. Gibt es dazu Gegenrede? Ich höre nichts, also machen wir weiter mit der Übersicht über die offenen Aufgabe und Projekte. Gibt es da etwas Neues? Das scheint nicht der Fall zu sein. Wenn es da Neuigkeiten gibt, dann können wir die nächste oder übernächste Woche wieder besprechen. Ansonsten würde ich sagen, jeder, der Tagesordnungspunkte hat, die besprochen werden sollen, kann die unten eintragen. Und genau. Dann brauchen wir natürlich organisatorisch noch eine Festlegung von Protokollführer. Ich würde sagen, das machen wir wie immer alle gemeinsam. Gibt es jemanden, der das gerne allein machen würde? Dem scheint nicht so zu sein. Ich schätze mal, Rudi oder einer von den Admins wird das dann nachher ins Wiki reinhauen. Gibt es dazu Gegenrede? Dann ist das so beschlossen. Gut, dann Festlegung von Versammlungsleitung. Axel hat mich vorgeschlagen, ich würde das machen. Gibt es dazu Gegenrede oder einen Alternativkandidaten? Dem scheint nicht so zu sein, ansonsten muss man laut brüllen, dann ist das damit beschlossen. Gut, dann kommen wir zu der Festlegung der Tagesordnung. Es gibt die Standardmethode, ihr könnt insgesamt 3+ machen. Allerdings ist die Frage, ob das jetzt bei den zwei Tops, die bis jetzt dastehen, sinnvoll ist. Mein Vorschlag wäre folgender. Wir besprechen Axels Target 3 System als letzten Tagesordnungspunkt, also als zweiten Tagesordnungspunkt in diesem Fall. Und gehen dann in die freie Diskussion über, weil das voraussichtlich länger beanspruchen wird, sodass das auch am Ende nicht mehr alles aufgezeichnet werden muss, was dann in der freien Diskussion landet. Gibt es zu dem Vorschlag eine Gegenrede? Okay, ich sehe gerade, es wird ein dritter Tagesordnungspunkt noch erstellt. Insofern warte ich einfach noch, bis die Vorschläge für die Tagesordnung alle eingetragen sind und gebe euch dafür jetzt einfach nochmal 2 Minuten. Was hast du da eingetragen, Cosmic? Was meinst du damit? Ja, die Brandrede und das Kaminzimmergespräch und was ihr da jetzt irgendwie machen wollt, Rudis Initiative eben. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, das geht ganz schnell. Einfach mal kurz, dass er mal ein Update macht vielleicht. Kannst du auch. Das ist für die Aufnahme vielleicht auch ganz interessant dann. Ja klar, das besprechen wir dann kurz. Jupp. Kurze Anmerkung, hatte nicht jemand auf die Mailingliste geschrieben, dass eine Koordinatorenwahl anstünde oder so? Ist das diese Woche? Kann das jemand kurz nachprüfen? Ich weiß nur, dass die Amtszeit irgendwie jetzt von Matthias endet, ja. Meine auch. Und der Rudi hat es irgendwie im Griff, aber der ist heute wohl nicht da. Würde ich einfach auf 14 Tage verschieben. Also die Details kennt er auf jeden Fall. Was? Willst du die Regierungszeit erschleichen? 14 Tage mehr Macht. Nee, von mir aus, keine Ahnung. Also, aber ich weiß halt, dass der Rudi weiß, wie sowas abläuft und es richtig organisiert. Und wenn AMT das auch kann, von mir aus. Ich würde das Rudi überlassen, wenn der nachher dazukommt, und das kann man ja auch dann spontan noch als Top mit reinbringen und kurz abarbeiten. Das ist ja jetzt nichts, was sonderlich lange dauern sollte. Also ich kann nur kurz dazu sagen, dass ich mich auch beim Monetative Verein heute habe beurlauben lassen. Und ja, es wird bei mir zeitlich einfach immer schwieriger. Also wenn sich irgendjemand berufen fühlt, hier voll aktiv einzusteigen, dann nur zu. Jo, in diesem Sinne würde ich mal vorschlagen, dass wir dann die Tagesordnung langsam beschließen. Gibt es noch jemand, der einen Tagesordnungspunkt einbringen möchte? Ich schreibe mal, wer noch in das leere Top zwischen Tage 3 und kurzes Briefing zu Rudi. Wenn Rudi kommt, kurzes Update zur Koordinatorenwahl. Dann könnten wir nämlich im Prinzip gleich der Reihe nach vorgehen. Da Rudi noch nicht da ist, bietet es sich an, jetzt gleich mal mit dem Thema Wahlkampf zu starten und dann einfach so, wie es jetzt in der Tagesordnung steht, vorzugehen. Gibt es dazu Gegenrede? Ich höre nichts, von daher würde ich sagen, beginnen wir mit Top 1 Wahlkampf. Wer hat das eingestellt und möchte das kurz vorstellen? Ich habe das eingeschrieben. Und wenn man so durch bei den letzten Wahlkämpfen so durchgegangen ist, dann haben die eine oder andere Partei so eine lustige kleine Flyer gehabt, wo dann zu, nicht alle, aber einige, wo dann zu, naja, zu bestimmten Themen eine Kurzausführung war. Hier diese Arbeitsgruppe Geldordnung und Finanzpolitik seit anderthalb Jahren bitter recherchiert, geprüft, analysiert, gedacht und es sind eine ganze Reihe Ergebnisse da. Da dachte ich mir, das kann man doch darstellen. Kann man doch zum Beispiel darstellen, die Großsaldenmechanik, dass das Triumvirat oder das die alle vier, wenn man das Ausland dazu nimmt, Personen, Firmen, Staat und bei mit vier Ausland, das mit dem Zweck oder dem Ziel, dass Schulden und Guthaben, dass die Guthaben des anderen Schulden sind. Oder wir gehen, betrauen uns, Flyer ist Giralgeld Geld. Und dann wird da mal recht knapp und knackig mit ein paar Dingens erklärt. Ja. Jo, ich wische. Ja, generell kann man natürlich Aufklärungsarbeit betreiben. Mit Wahlkampf hat das jedoch nichts zu tun. Denn wenn du Wahlkampf für die Piraten machen willst, dann darfst du das natürlich nur mit den Dingen, die die Piraten auch beschlossen haben. Und da ist das alles, was du gesagt hast, hat damit nichts zu tun. Es gibt aber auch schon erstellte Flyer zu unseren Programmpunkten. Also ich weiß, dass in Berlin ein Flyer für Wirtschaft und Finanzen erstellt wurde. Also insofern gibt's das schon für den Wahlkampf. Aber natürlich jetzt nichts, was jetzt für unser AG quasi, unser AG-Themen ist, weil wiederum, klar, es hat nichts mit dem Parteiprogramm zu tun. Ja, Parteiprogramm ist das Übergeordnete und Wahlkampf und Wahlkampfthemen sind das nicht manchmal nur ein Auszug daraus. Gut, wenn es nicht direkt in den Wahlkampf geht, dann sehe ich kommen, dass das sowieso irgendwann gemacht werden muss. Denn die Gedanken, die wir haben, oder die Lösungsalternativen oder ohne Lösung Alternativen zum Bestehenden, müssen ja sowieso irgendwann mal verbreitet werden. Klar. Darf ich kurz mal was sagen? Gerne. Also ich sehe das auch kritisch. Also diese Aufklärungsarbeit, die ist total wichtig, aber ich glaube, das ist eher so ein Ding, wenn man die Attention hat von den Leuten durch irgendeine Aktion oder irgendwas Markiges, dann können die sich weiter informieren. Aber ich glaube, dass so ein, sag ich mal, Informationsflyer über das Geldsystem wahrscheinlich seine Wirkung verfehlt. Also das werfe ich jetzt mal so in den Raum. Darf ich was sagen? Bitte, Krim? Ja, das ist so. Es ist empfehlenswert, meiner Meinung nach, dass wir ein bisschen Zielsetzungen machen, was wir wollen. In Wahlkampf ist es so, die Situation, wir wollen etwa 5% Wählerstimmen insgesamt die Partei. Vielleicht ist es in dem Sinne, unsere Thema, Geldsystem und so weiter, wie können wir die so darstellen, dass wir die Leute verständlich machen und die motivieren, uns zu wählen. In etwa in diesem Sinne meine ich, dass wir machen sollen, weil reine Informationsverteilung und so weiter hilft nicht viel. Also ich habe das schon probiert bei den Niedersachsenwahlen. Nur als meine persönliche Meinung und auf unseren Wahltischen und habe ich so eine kleine auch, so eine Flyer und Das habe ich hier vorgestellt als diese Basisstandpunkte und die Leute haben da sehr verstanden. Also da sehe ich, die waren sofort begeistert und haben das auch verstanden. Also ich sehe da kein Problem, als Meinung unserer AG das darzustellen. Ich würde im Prinzip vorschlagen, dass ihr eure Wortmeldungen hier ins Mumble reinschreibt, weil da kann ich das besser verfolgen von meinen Fenstern hier aus. Bischof? Also Wahlkampfflyer bedeutet, dass alle Piraten diese Flyer verteilen. Ja? Nur dafür macht man Wahlkampfflyer. Wenn wir persönlich irgendjemanden irgendwelche Flyer geben wollen, ja, dann können wir das natürlich machen. Aber das macht dann jeder von uns einzeln für sich und nicht die Piratenpartei. Insofern hat es mit dem Wahlkampf jetzt an sich erstmal nichts zu tun. Das wollte ich sagen. Weil die anderen Piraten werden sich nicht hinstellen und unsere Gelderordnungsfeier verteilen, ne? Naja. Ja, darf ich kurz sagen, also ich glaube, das sieht man ja an den Plakaten, da entstehen ja jetzt auch ganz viele. Ich fände die Idee eigentlich gut, dass man da einfach so einen Sharing and Caring-mäßigen Pool irgendwie erlaubt, also wo Leute einfach die gute Sachen haben, die anbieten können. Das heißt, wenn wir als AG einen guten Flyer organisieren oder gute Plakate, Plakatdesigns oder ähnliches, dann kann man die anbieten und wer sie möchte, kann sie nehmen und wer nicht, eben nicht. Also insofern sollte man sich da nicht selbst wieder beschränken. Das hat, glaube ich, keinen Sinn. Also wenn man es machen möchte, finde ich, sollte man es auch einfach tun und anbieten. Ich glaube, das machen andere auch. Also das sieht man zumindest bei den Plakaten. Da haben viele Grafiker Spaß dran, da was zu entwickeln, ihren Spruch reinzuknallen und da kommen ganz tolle Sachen dabei raus. Jo, dann ist als nächstes Klaus dran. Ja, also ich wollte sagen, also ich glaube, das Problem ist nicht, dass es nicht sinnvoll wäre, Flyer mit guten Inhalten zu verteilen, die Leute überzeugen und im Idealfall vielleicht sogar noch den einen oder anderen Prozentpunkt dann bringen. Das Problem scheint hier im konkreten Fall zu sein, sind die Piraten als Organisation in der Lage, überhaupt einen gewissen Output organisatorisch abgestimmt an die Öffentlichkeit zu bringen. Und ich höre jetzt bei allen kritischen Stimmen, dass das wohl als schwer eingestuft wird, das Problem. Und insofern ist das wahrscheinlich das Problem. Nicht, dass wir gute Inhalte haben, sondern dass wir nicht in der Lage sind, das nach außen zu transportieren. Das ist eigentlich gleich mein Stichwort, deswegen habe ich mich auch mal eingetragen. Und zwar wäre das genau eine Idee, bei der Euvicon das zu diskutieren und vielleicht auch mal an die Parteiführung heranzutragen, einfach auch mit der Idee, wie können wir das denn so abstimmen, dass wir dann das dann auch brauchbar nach außen tragen können. Dass wir da einfach schon mal Methoden schaffen, mit denen wir in Zukunft dann vorgehen können. Das wäre mein Einwand an der Stelle. Ja, dann ist Kri. Ja, das ist der Inhalt ist, dass der hat zwei konträre Standpunkte, die wir irgendwie in Einklang bringen müssen, wie wir verteilen auf Flyer oder irgendwelche Weise, das ist nicht die Methode, ist nicht das Interessante. Meiner Meinung nach ist es folgende zwei konträre Standpunkte. Erstens, wir alle wissen, dass wir arbeiten für unser Geld. Und das kommt nicht von sich irgendwo her. Und jeder arbeitet, jeder soll auch arbeiten dafür und sein Geld verdienen. Wenn es alle machen, ist die Welt in Ordnung. Aber dann kommt der zweite konträre Standpunkt. Es gibt Banker und eine gewisse Gruppe, die sagen, Geld macht Geld. Und du brauchst nicht zu arbeiten. In etwa. Ich meine, das ist nicht wortwörtlich, sondern in etwa. Das ist ein absolut konträrer Standpunkt und das bringt einen Eindruck, dass wir auch ohne Arbeiten, ohne irgendetwas zu tun, das ist richtig. Einige Leute können das mit ihren angehäuften Reichtümern. Aber das ist nicht der Regel. Und wir müssen, unsere Klientel sind die einfachen Leute, die arbeiten und dafür zu Geld kommen. Credo, bist weg. Gibt's eine Wortmeldungsliste oder kann man einfach was reinwerfen? Tragt euch mit eurer Wortmeldung einfach mal im Mumble-Chat immer ein. Da habe ich kurz die Info geschrieben. Ansonsten bist du jetzt dran. Ja, okay, also ich habe ins Pad diese Starfax-Idee. Dies ist etwas, diese beiden Standpunkte zu koordinieren und in einen Einklang zu bringen. Wie wollen wir das machen? Credo, warst gerade weg. Du warst gerade ungefähr eine halbe Minute lang nicht hörbar. Entschuldigung, da vielleicht ist bin ich jetzt dran? Ja. Ja, den Schluss haben wir wieder mitgekriegt von dem, was du gesagt hast. Okay, ist der Sinn klar oder nochmal muss ich wiederholen? Wenn du die zwei Standpunkte kurz beschreibst, die du meinst, dass wir die gegeneinander klären müssen? Okay, das ist so, ein Standpunkt ist, wir alle müssen arbeiten, um zu unserem Geld kommen, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Das ist die ganz normale Regel. Während es gibt eine andere Gruppe, die Banker und so weiter, deren Reden hört, das ist so, du musst Geld arbeiten lassen, Geld soll Geld verdienen und du sollst nichts machen. Diese zwei konträre Standpunkte sind es, das bringt Verwirrung in die Gedanken und Konzepte. Und wir sind von der Arbeitsseite eigentlich, das ist so Gerechtigkeit und so weiter, werden darauf gebaut sein. Und die beiden Standpunkte zu irgendwie in Einklang zu bringen, ist das. Ich hoffe, dass ich habe einfach frei gesprochen, ohne Text geschrieben zu haben. Und daher kann sein, dass das nicht so gut angekommen ist oder klar gekommen ist. Also diesen Standpunkt haben wir ja, glaube ich, in der AG sowieso schon öfters diskutiert und klar gemacht, es ist absoluter Schwachsinn, Geld. Man kann nicht Geld für sich arbeiten lassen, man kann nur Geld bezahlen, um andere Menschen für sich arbeiten zu lassen. Das funktioniert ganz gut. Und das kann man natürlich über Bankinvestitionen ein bisschen so verteilen, dass das nicht offensichtlich ist. Aber ich glaube, da wird diese Fehlwahrnehmung wird sowieso schon an verschiedenen Stellen aufgeklärt. Insofern glaube ich, dass unsere Sachen eher in eine andere Richtung gehen vom Fokus her. Aber das ist jetzt nur meine Privatmeinung. Cosmic war dran. Ja, ich möchte nochmal in Sachen Wahlkampf so die Ideen in den Raum schmeißen, die wir vielleicht in der AG Geldordnung auch mal diskutieren könnten. Und zwar wirklich eine Aktion sich zu überlegen, die auch irgendwie reinhaut, weil sie anders ist, die Medien interessieren könnte, wenn sie gut ausgecheckt und umgesetzt wird. Und mir schwebt schon seit letzter Woche diese Idee Steuergerechtigkeit und die Idee Starbucks-Aktion oder Starfax-Aktion. Was haltet ihr davon, wenn die Piraten zum Beispiel bundesweit vor Starbucks-Filialen auftauchen und dort einen Flyer verteilen, auf dem steht, dieses Unternehmen bezahlt hier keine Steuern? Und dann in Klammern, wie viele andere auch. Und dann gibt's einen Link auf dieser Karte und unter diesem Link findet man dann die komplette Liste der Unternehmen, die sozusagen über Delaware oder sonstige Oasen sozusagen ihre Gewinne hier absaugen über diese Lizenzgebühr-Geschichte. Also diesen Trick, dass sie sozusagen die Lizenzgebühren so hoch ansetzen, dass sie hier keine Steuern zahlen. Ich glaube, das ist ein Ding, was bei allen irgendwie auf den Nägeln brennt. Es ist ein Einstieg ins Thema Geld. Steuer ist jedem klar, was das ist. Dass es da Gerechtigkeit geben muss, ist, glaube ich, auch unbestritten. Und das würde sozusagen auch ein Door-Opener sein, um alle anderen Themen, die dann mit Geld wiederum zusammenhängen, vermitteln zu können. Aber es wäre halt eine richtige Aktion, eine Sache, die einfach Aufmerksamkeit erreichen wird, wenn sie gut durchgezogen wird. Und das wollte ich einfach mal so als Idee in den Raum schmeißen, ob ihr das für sinnvoll haltet, da vielleicht dran zu bleiben und zu versuchen, das möglicherweise bei den Piraten umzusetzen. Gibt es dazu? Sorry? Ich wollte noch sagen, sorry Axel, dass ich deinen Top da jetzt einfach so in Beschlag genommen habe, aber es passt irgendwie auch zu dem Thema eben. Möchte Axel darauf eingehen? Ansonsten habe ich momentan zudem keine weiteren Wortmeldungen. Jetzt möchtest du damit ein Meinungsbild haben, ob wir daran arbeiten wollen? Ja, wäre natürlich klasse, wenn man irgendein Feedback kriegt, aber wenn natürlich kein Feedback kommt, ist das eigentlich auch schon Aussage genug, möglicherweise. Ich bin noch nicht so weit gekommen, dass ich ein Feedback geben konnte. Ich finde die Idee an sich gut. Problem daran sehe ich nur ein bisschen die Manpower. Da die Leute ja jetzt irgendwie Wahlkampf machen sollen, müsste man, wenn, das irgendwie damit verknüpfen. Ja, ansonsten finde ich die Idee gut, Leute darauf hinzuweisen. Ich glaube, die wenigsten, die bei Starbucks sich einen Kaffee holen, wissen, dass die keine Steuern zahlen. Ich finde die Idee ist auch gut, aber den Wahlkampf können wir halt schlecht damit verknüpfen, weil wir dazu halt keine Position im Programm haben. Also jetzt wegen Steuern oder so. Wir haben nichts zur Schließung von Steuerlöchern bei uns im Programm stehen? Nö. Das ist suboptimal. Naja, das ist ja jetzt nicht das Wichtigste, um Ärger zu machen. Also ob irgendwo im Programm so Not, brechen wir es runter auf Transparenz oder so. Das habe ich schon schnell beim Beraten gelernt, dass man das, was nicht im Programm steht, aus dem Rest ableiten kann. Man muss nur ein bisschen kreativ sein. Ja, das stimmt. Ist ja auch richtig so. Also ich meine, man darf da nicht so verkrampft irgendwie rangehen, glaube ich. Ja, das ist doch schon mal eine Idee. Das klingt jetzt so, als würden Leute tatsächlich Interesse haben, das konkret anzugehen. Und dann würde ich sagen, such mal die Leute zusammen, die das machen wollen. Kannst es auch nochmal zusätzlich über die Mailinglist drüber jagen. Und dann machst du einfach einen Termin fix, triffst dich mit den Leuten, arbeitest was konkret aus und dann stellst es in der nächsten oder übernächsten Woche vor. Ja, oder wie wolltest du es machen? Ja, doch, können wir es so machen. Ich mache ein Pad und schicke das dann rum über die Mailingliste. Genau, dann können sich alle diejenigen beteiligen, die hier Transparenz für steuervermeidende Unternehmen fordern. Jo, gibt's zum Thema Wahlkampf noch weitere Wortmeldungen? Ja, ich würde gerne doch nochmal eine Frage in die Runde werfen. Mir ist noch nicht so ganz klar geworden. Wir haben keine Wahlkampfposition zum Thema Geld und Finanzen. Wollen wir denn eine Wahlkampfposition entwickeln und die noch rechtzeitig fertig kriegen? Oder haben wir das Thema schon abgehakt? Es wird keinen Bundesparteitag mehr geben. Insofern wirst du keinen von den Piraten nichts mehr beschließen können. Aber es gibt ja die Euvicon und es ist durchaus möglich, dass da Dinge eingebracht werden und kommuniziert werden. Also ja, weiterarbeiten, weitermachen, go, go. Genau, und wenn dieser Flyer, der dann erarbeitet wird, auch bis zur Euvicon dann fertig ist, dann kann man den ja da schon mal unserer Parteispitze mitteilen und dann kann man sich da nochmal Feedback holen und unter Umständen über den Vorstand schon mal rausjagen. Okay, es gibt doch auch das Instrument dieser ständigen Mitgliederversammlung, zwar noch vorläufig, und das kann der Bundesvorstand ja anrufen oder einsetzen und sagen, wir haben, wenn ein entsprechende Schwere erkannt wird, dann kann man doch dieses vorläufige Instrument für einen nachträglichen BBT-Beschluss durchaus schon einsetzen. Ja, du meinst den BEO, also den Basisentscheid online, und der ist für Positionspapiere gedacht. Insofern könnte man dieses Tool da gleich mal testen. Das stimmt. Weiß jemand, ob das schon online steht und ob man das schon nutzen kann? Also ja, ich weiß, dass es das noch nicht online gibt. Die testen im Moment noch. Ich würde da jetzt nicht unbedingt drauf warten. Ja, dauert. Jo. Die Frage ist auch nicht, ob wir das Tool schon haben, sondern ob wir wirklich mit einer konzertierten Aktion an der Erstellung von Inhalten arbeiten wollen, um sie dann mit welchem Tool auch immer und auf welcher Tagung auch immer da noch einfließen lassen zu können. Jo, das wäre im Prinzip ein goldener Brückenschlag zur nächsten Tagesordnungspunkt, wo es auch um die Ausarbeitung von konkreten Inhalten geht. Und wie wir die A nach innen in die Partei tragen können und dann auch für die Partei nach außen tragen können. Wäre das eine Idee, zum nächsten Tagesordnungspunkt überzugehen? Oder gibt es dazu Gegenrede? Ich finde das eine gute Idee. Gut, dann sind wir beim nächsten Tagesordnungspunkt. Ich stelle kurz vor, was Rudi hier angestoßen hat. Im Rahmen der Gesprächen der letzten Woche kam heraus, dass wir uns ja schon sehr intensiv mit verschiedensten Thematiken tiefgründig befasst haben. Wir uns allerdings in einer politischen Partei befinden und da gehört es auch dazu, dass man am Ende Forderungen stellt und nicht nur theoretische Diskussionen führt, um also konkrete Forderungen zu formulieren und diese Inhalte eben auch politisch verwertbar zu machen, hat Rudi angestoßen, dass wir uns in kleineren Gruppen treffen für einzelne Themen. Da ist auch schon eine Prioritätenliste festgelegt worden. Die muss ich nachher noch jagen und ins Pad reinkopieren. Wo wir ganz konkret an Inhalten arbeiten. Cosmic hat jetzt oben nochmal einen weiteren solchen Inhalt gerade gebracht. Und dass wir das dann beim nächsten Parteitag beschließen können und vielleicht auch einen Teil schon für die Bundestagswahl, auf jeden Fall aber auch für die Europawahl nutzen können. Und dazu habe ich auch schon eine vorläufige Mindmap erstellt. Die ist jetzt noch extrem vorläufig. Da geht es einfach nur in die Aufgliederung der drei aktuellen Krisen, die da sind und wie wir die lösen können, beziehungsweise wo da Angriffspunkte sind und was man da diskutieren muss, welche Möglichkeiten dort existieren und von dort aus einfach mal zu sehen als eine Übersicht, welche Bereiche existieren und welche konkreten Lösungsvorschläge gibt es schon, welche können wir da einfach mal reinstellen und uns mit denen beschäftigen, sodass wir die dann tatsächlich auch, wenn wir sie bei uns besprochen haben, und dann möglicherweise auch einen AG-Konsens haben, auch zur Parteimeinung machen können beim nächsten BPT und das dann entsprechend auch nach außen tragen können. Die EuWCon wird dazu auch eine sehr gute Schnittstelle bieten, um vorzustellen, was wir an konkreten Inhalten dann erarbeitet haben werden. So viel zur Kurzvorstellung der Idee von Rudi. Er ist jetzt leider noch nicht da, sonst hätte er selber vorstellen können. Aber das ist jetzt im Prinzip das, was er angestoßen hat, mit dem wir uns in der nächsten nahen Zukunft beschäftigen sollten. Jetzt bitte ich um Diskussionsbeiträge und Wortmeldungen. Ihr könnt euch erst nochmal kurz die bisherige Mindmap anschauen. Die ist jetzt nicht so groß. Wie gesagt, es ist bis jetzt alles nur ein vorläufiges ein vorläufiger Startpunkt. Ansonsten lade ich auch alle herzlich ein, in den Diskussionen am Mittwoch in der Projektgruppe Finanzkrise teilzunehmen. Da haben wir das auch. Dienstag, 20 Uhr. Was habe ich gesagt? Du hast Mittwoch gesagt. Oh, Entschuldigung. Selbstverständlich, Dienstagabend 20 Uhr einladen, beziehungsweise 20 Uhr, 15, 20.30 Uhr, immer mit leichtem Delay. Und dann wird dort auch an diesen konkreten Inhalten weitergearbeitet. Teilweise besprechen wir Sachen auch am Montag in der AG Wirtschaft, also da arbeiten die AGs sehr gut zusammen. Das läuft, also wer da Zeit hat, kann sich da gerne einklinken und wenn spezielle Themen mal im Kaminabend besprochen werden, dann wird das natürlich auch länger vorfristig auf der Mailingliste verkündet, sodass jeder teilnehmen kann und das Ganze auch transparent passiert. Gibt es zu dem Tagesordnungspunkt, zu der Vorgehensweise noch Wortmeldungen? Ja, meine Frage wäre, ist diese Aktivität koordiniert mit den anderen AGs, also Finanzkrise und Wirtschaft, oder haben die da noch eigene Aktivitäten? Viele Leute arbeiten in mehreren dieser Gruppen zusammen, von daher ist da auch zum Teil Personalunion vorhanden. Das kommt immer drauf an, je nachdem, was an dem Abend halt für eine Tagesordnung beschlossen wird, so werden die Themen dann auch besprochen. Von daher, ja, da ist eine Vernetzung da und wenn konkrete Ergebnisse da sind oder eingeladen wird, dann wird das auch alles über die Mailingliste kommuniziert. Insofern, das funktioniert von der Vernetzung eigentlich sehr gut. Oder gibt es da andere Meinungen? Nö, ich meine, wir hatten jetzt am Sonntag dieses Treffen, wo wir so eine Art Brainstorming gemacht haben zu den drei Krisen, was relativ kontrovers war. Das war aber auch gut, weil wir dann schöne Perspektiven und ja, Perspektivwechsel hatten. Jetzt geht es halt darum, was auszuarbeiten auf Basis dessen, was wohl in einer kleineren Gruppe dann passieren wird. Und wenn das dann fertig ist, werden wir das dann sozusagen der Meute vorwerfen, damit sie es dann weichspült oder ändert oder ja noch Input gibt. Arne? Entschuldigung, ich wollte nichts sagen, ich hatte was gemacht. Okay, kein Problem. Ja, wie gesagt, also wenn irgendwas Wichtiges kommt, dann wird es über die Mailinglisten auf jeden Fall kommuniziert. Ansonsten, wenn man am Abend arbeiten in der AG-Wirtschaft am Montag, PG-Finanzkrise Dienstag und AG-Geldordnung am Mittwoch ist, dann kriegt man da auf jeden Fall auch die aktive Arbeit mit. Und wenn was Größeres ist, dann wird das natürlich entsprechend rumgeschickt. Von daher, wie gesagt, wer mitmachen will, seid alle herzlich eingeladen dazu. Gibt es noch weiteren Gesprächsbedarf zu diesem Tagesordnungspunkt? Sehe ich nicht. Dann würde ich den nächsten Tagesordnungspunkt überspringen, weil Rudi noch nicht da ist. Wenn er später kommt, können wir das Thema Koordinatorenwahl zwischenklemmen. Gibt es dazu Gegenrede? Das höre ich nicht. Insofern kommen wir jetzt im Prinzip zum Hauptthema. Zur Kurzvorstellung des Target-3-Systems von Axel. Bitte. Ja, ich bin schon da. Ich muss eben mein Bildschirm hier herumsortieren. Ja, dann habe ich es soweit. Gut. Ich fange mal ganz anders an. Ich sag mal, was hat mich dazu bewegt, das jetzt doch mal sehr konkret auszuarbeiten, weil mit dem, wie heißt das so schön, mit diesem Gedanken gehe ich ja schon seit viel längerer Zeit schwanger. Das sind drei Motive und ein ganz persönliches Motiv. Das erste Motiv ist, kann man den Zahlungsverkehr zwischen Banken, ich sag mal ganz frech, eleganter abwickeln? Das zweite ist dann, kann man dieses too big to fail oder too big to, dieses interconnected, diese Bankenverflechtung auflösen. Und letztendlich eine Studie, grundsätzlich eine Studie, die besagt, wenn es schon zwei verschiedene Geldbereiche gibt und alle bisherigen Ansätze darauf ausgehen, wir müssen den Zentralbankbereich, Geldbereich stärken und der muss in den Fokus und das ist das A und O, habe ich mir gesagt, den nehmen wir jetzt einfach mal weg und gucken mal, wenn wir nur den anderen Geldbereich übrig lassen. Das ganz persönliche Motiv stammt aus den Papieren und Ausarbeitungen, die seit Jahren überall herumgurken. Schuld ist der Zins, Schuld ist der Zinseszins. Also habe ich mir gesagt, es müsste doch möglich sein, dass man auch das Sparen und den Sparzins vollständig eliminieren kann oder eine Konstruktion herbringt, wo der sich von alleine eliminieren wird. Und ist das der Fall? Gibt es den Sparzins nicht mehr? Das ist das persönliche Motiv. Brechen die gesamten Ausarbeitungen, die auf Zinseszins beruhen, in sich zusammen. Die haben nämlich keine Grundlage mehr. So, und das haben wir ganz am Anfang gehabt, vor anderthalb Jahren. Da haben wir die Zinskritik zur Zinskritik geschrieben, ausgearbeitet, wochenlang immer wieder diskutiert und danach ist es auch immer wieder hochgekommen, die ja schlichtweg besagt, dass der Kreditzins ja selbst gar nicht das Problem darstellt und auch gar nicht fehlt. Eine Ausarbeitung zum Sparen fehlt nach meiner Ansicht grundsätzlich noch, aber es geht schon darauf hinaus, in einer Bank findet eine Trennung statt. Da gibst du mir eine Kreditseite und eine Sparseite. Also das ist das persönliche Motiv. Der Zinseszinskritik die Grundlage nehmen. So, und das führte dazu, dass man sich so Gedanken macht und dann ist man irgendwann auf diesen Target 2 gekommen. Der Target 2, der Geldtransfer-Dokumentierer zwischen den Zentralbanken. Denn man hat mit dem Eurosystem die ganzen nationalen Bereiche mit ihrer Zentralbank, die ehemals dann Drachme hatten und Schilling und Lira und französische Franc und Peseten und D-Mark, hat man so belassen und hat die Währung aufgehoben und überall steht nur noch Euro. Während in einem Devisensystem mit verschiedenen Währungen dann halt irgendwo in der Zentralbank nachher in diesen Zentralbanken Devisen aufgeführt werden, die per Bilanzverlängerung dann eben zu D-Mark oder Franc werden, hat man sich hier dann gesagt, das ist ja irgendwie wohl unsinnig, so habe ich es verstanden, dass man sagt, ich habe griechische Euro-Devisen oder französische Euro-Devisen und die französische Bank hat deutsche Euro-Devisen. Also hat man sich wohl gesagt, verrechnen wir das gegeneinander. Wir lassen die Bereiche so stehen, 17 unabhängige Bereiche und dokumentieren das einfach. Ein Geldfluss ist von Spanien, das taucht dann als Verbindlichkeit auf, sind an die gegangen, die Forderungen haben. So genau kann man das dann nicht mehr feststellen. Man kann nur die Summen feststellen, wo es hergekommen ist und wo es gerade ist. Die Alternative wäre gewesen, alle Zentralbanken aufzulösen und eine einzige europäische Zentralbank zu installieren. Dann gäbe es diese Salden überhaupt nicht. Die löschen sich nämlich in dem Moment gegeneinander auf, wo man die vereinigt. Also habe ich mir gesagt, das ist doch eigentlich ganz klasse und das müsste doch auch funktionieren, wenn man statt Zentralbanken Geschäftsbanken einsetzt. Und wie jetzt oberhalb der Zentralbanken dieses Tage 2 Salden-Dokumentationssystem existiert, setze ich einfach mal über die Geschäftsbanken ein Salden-Dokumentationssystem ein und habe gesagt, das nenne ich jetzt Tage 3. Und dann habe ich einfach den Rest so ausgearbeitet, wie er da ist. Die Zentralbank existiert nicht mehr. Wenn der Zahlungsverkehr, das eine Motiv, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, man stellt fest, innerhalb eines Tages stellt eine Bank fest, ich bekomme ja 238.000 Euro von anderen Banken. Ja, dann wird das einfach festgehalten. Die buchen den Betrag, der viel höher ist, ja nur ein Saldo, in den zugehörigen Zieladresskonten. Und auf der anderen Seite wird einfach eröffnet, Geld erhalten von anderen Banken. Oder eben, wenn es negativ ist, ein Abfluss. Und da ist schon Geld von anderen Banken erhalten, dann reduziert sich's. Und wenn das aufgebraucht ist, dann entsteht halt ein Loch. Das ist alles. Das wäre finanztechnisch die Verbindlichkeit an Target. Und ich nenne es umgangssprachlich oder inhaltlich erstmal Geld, was nicht mehr bei mir ist, sondern das ist jetzt irgendwo bei anderen Banken in Verwaltung. Wenn das zurückkommt, ich habe irgendwann einen positiven Saldo, dann verschwindet dieses Loch wieder. Und das Ganze beruht dann wiederum auf diese beiden Ausarbeitungen Geldschöpfung heute. Wenn nämlich Geld endogen, also von innen heraus entsteht und durch Tilgung vergeht, dann ist das wertgebende Element auf der Vermögensseite, sprich Aktivseite der Bank zu finden. Und an der ändert sich ja nichts, wenn mal irgendwo Geld abfließt, also Giralgeld abfließt und durch ein Loch diese Verbindlichkeit ersetzt wird. Oder wenn man etwas hinzubekommt. Die Vermögensseite der Bank bleibt erhalten. Und das ist Sinn und Zweck dieser ganzen Ausarbeitung. Eine Studie, die technisch aufzeigt, man kann den Zahlungsverkehr vollständig ohne Zentralbankgeld durchführen. Dann kommt irgendwann das Bargeld ins Spiel. Wo haben wir es denn, das Bargeld, wenn man da so diesen Link öffnet? Dann habe ich doch ein Kapitel Bargeld irgendwo. Ja, da gibt's ein Kapitel Bargeld. Eine Bargeldauszahlung funktioniert wie bisher auch. Also aus meiner Sicht, ich gehe zum Automaten und wandle ein bisschen Giralgeld in Bargeld um, ändert sich überhaupt nichts. Und das ist auch weiterhin sicher. Das wird an einer zentralen Stelle, Bundesdruckerei oder in Auftrag von der Bundesdruckerei, an die Banken geliefert, die da drüber Buch führen. Und zwar exakt wie heute. Nur es taucht nicht mehr in der Bilanz der Bank auf. Das heißt, es ist völlig egal, ob die da 20 Millionen Bargeld vorrätig halten oder nur 500.000 Euro Bargeld oder der Meinung sind, 47 Millionen vorrätig halten. Sobald das ausgezahlt wird, wird das behandelt, als wenn es eine Überweisung wäre an eine andere Bank. Es entsteht eine Forderung, verringert sich und eine Verbindlichkeit erhöht sich. Gegenüber dem Target-Dokumentierer. Und damit entsteht mit einmal ein Unterschied zwischen den Forderungen im Target und Verbindlichkeiten im Target. Und dieser Unterschied, das ist dann das Bargeld im Umlauf. Und dass eine Bank nicht einfach reingreifen kann und sagen, das ist ja toll, dann bestelle ich mir mal 3 Millionen und bezahle damit meine Angestellten, das muss ich ja nicht weiter verbuchen. Das kann sie einmal versuchen, aber am Ende jeden Monats, wie heute auch, gibt's die Bestandskontrolle. Und dann fehlen da 3 Millionen. Und das hat die Bank zu erklären. Und das ist ein Verlust der Bank. Und spätestens dann wird es dann als Ausgabe zu Lasten des Eigenkapitals gebucht. Das ist etwas später unter Abbildung 13, Betrachtung, wie bezahlt eine Bank. Wenn sie Vermögenswerte kauft, die Bilanzverlängerung. Wenn eine Bank wirklich Einnahmen hat aus Kreditzinsen, geht irgendwo Giralgeld runter und das Eigenkapital geht rauf. Wenn eine Geschäftsbank konsumtive Ausgaben hat, geht das zulasten des Eigenkapitals. Giralgeld geht da oben wieder rauf bei dem Publikum. Und wenn ein Anlagewert abgeschrieben werden muss, die Computeranlage ist nach 5 Jahren einfach auf Null, dann geht das aus dem Geschäftsvermögen raus und auch zulasten des Eigenkapitals. Und somit steht alles Geld, was existiert, nur noch letztendlich auf der Verbindlichkeitsseite von Banken. Eine Zentralbank habe ich im ganzen System jetzt gar nicht mehr drin. Dann an dieser Stelle höre ich jetzt erstmal auf. Also im Moment ist das als Studie zu verstehen. Oh, ja, das sollte ich ausführen. Rudi hat das eingebracht und gesagt, ja, dann pass mal auf, wenn wir das so machen, da gibt es die Abbildung 13. Heute sind die Banken durch ihre gegenseitigen, na, die andere Darstellung. Die Darstellung 2 ziemlich weit oben. Heute hat jede Bank, und zwar jede, ich habe ja gestern, ich glaube, 30 Bankbilanzen gesichtet, auf der Suche nach einem ganz speziellen Fall, den ich auch gefunden habe. Ne? Heute hat jede Bank gleichzeitig Forderungen und Verbindlichkeiten an andere monetäre Finanzinstitute, sprich an andere Banken. Das ist in Abbildung 2 auch dargestellt. In jeder einzelnen Bankbilanz finde ich sowohl Forderungen als auch Verbindlichkeiten. Mit einem Target-3-Dokumentierer heben sich die gegeneinander auf und es bleibt entweder nur das eine oder das andere übrig, aber nicht mehr beides. Und nun kommen wir zu dieser Abbildung 6. Das heutige Modell, wenn man eine Bank betrachtet, hat die über diese Forderungen und Verbindlichkeiten eine Unmenge Verbindungen zu anderen Banken. In einem Target-Dokumentierer gibt es nur noch eine Verbindung. Es gibt keine einzige Verbindung mehr zu einer, es gibt keine direkte Verbindung mehr zu einer anderen Bank, sondern es gibt nur noch eine einzige Verbindung zum Target-Dokumentierer. Und wenn heute eine zu große Bank in wirklich große Schwierigkeiten gerät, also der Vermögensseite bricht weg, weil die Passivseite, die bleibt ja stehen, dass wirklich herauskommt, dass die und der Gesetzgeber nicht mehr beigeht und Werte garantiert, sondern ist eine ganze Billion weg, ja, dann reißt das praktisch alle Banken mit. Und das wird zukünftig nicht so sein, weil die anderen Banken merken das erstmal gar nicht. Die sind ja nur indirekt verbunden. Und wie wir das dann handhaben, das müssen wir heute wie zukünftig handhaben. Aber dieses too interconnected to fail, das ist in dem Moment erstmal verschwunden. Und jede Bank steht für ihre Vermögenswerte gerade. Wenn die faule Kredite rausgeben, dann steht diese Bank alleine dafür gerade. Und die darf die auch nicht veräußern an andere Banken, sondern die Bank steht für ihre Vermögenswerte gerade. Die Banken sind alle voneinander isoliert. Und heute eben über diese Verbindlichkeiten und Forderungen hängen die alle irgendwie zusammen. Und wir können nicht einfach beigehen und eine mittel- oder große Bank einfach abwickeln. Das könnte man dann zukünftig. Jetzt bin ich erstmal fertig. Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir am schlauesten mit Verständnisfragen. Arne, du bist on and off gewesen. Nein, du bist nicht verständlich. Arne, man kann dich immer noch nicht hören. Probier das mal kurz zu fixen. Geh mal kurz aus dem Mumble raus und nochmal rein. Vielleicht klappt's dann. Ansonsten würde ich sagen, mach mal Klaus. Ja, bitte nochmal den Link in den Chat stellen. Welchen Link möchtest du? Gleich, Klaus. Welchen Link möchtest du von Axel die Darstellungen? Ja, kriegst du gleich. Klaus, du bist. Meine Frage ist, wieso können faule Kredite nicht mehr an andere veräußert werden? Also heute passiert das ja üblicherweise so, dass faule Risiken oder schlechte Risiken mit guten Risiken vermischt werden in irgendein Derivat und das dann weiterverkauft wird an Anleger, möglichst noch mit guter Bonität. Was ändert sich jetzt an dem System, dass das nicht mehr möglich ist? An der Stelle ändert sich erstmal gar nichts. Also wenn die Bank beigeht und sagt, ey, klasse, da habe ich ja absolute Nichtwerte in Höhe von 83,4 Milliarden und rührt die Werbetrommel und findet ausreichend viele Dumme, und zwar Nichtbanken, die das dann kaufen, ja, dann ist das ja eine Bilanzverkürzung. Die Bank ist das sogenannte Risiko los. Das Giralgeld gibt's in dem Moment auch nicht mehr und hat sie genügend verkauft. Lehmann hat's vorgemacht. Ja, dann sagen wir einfach, das war's. Und verlustig sind alle die, die solche Derivate in dem Moment handeln. Findet sie nicht genügend Dumme und es kommt auch zu diesem Eklat, ja, dann ist die Bank dran. Ist sie pleite, wird die Bank vor die Wahl gestellt. Abwickeln, können die Eigentümer frei entscheiden, mit allen Konsequenzen. Oder verstaatlichen. Und mit Verstaatlichung werden, behaupte ich, werden dann nach und nach alle Banken, und wenn es 112 Jahre dauert, öffentlich-rechtlich. Und in dem Moment ist die komplette Geldschöpfung in öffentlich-rechtlicher Hand. Arne, kannst du jetzt... Ja, versteht man mich jetzt? Ja, jetzt funktioniert's. Okay. Dein, Axel, lass mich vom Verständnis her, dein Tagedokumentierer verglichen mit dem heutigen System wäre das ja so, dass die Banken bei der Zentralbank beliebig Kredite aufnehmen können, auch beliebig Geld anlegen können, ohne dass sie A, Sicherheiten hinterlegen müssen und B, ohne dass sie Sicherheiten hinterlegen müssen, können sie Kredite aufnehmen, so viel sie wollen. Ist das so richtig verstanden? In Analogie zum jetzigen System. Im heutigen System können Banken nicht beliebig Kredite bei der Bank, sie können beliebig bei der Zentralbank heute Kredite aufnehmen. Das ist richtig. Die haben keine Grenze mehr. Aber ohne Sicherheiten geht's nicht. Nein, ich meine, wenn man dein System, man kann sich ja vorstellen, dass dieser Target-Dokumentierer, wie du nennst, wenn der bei der Zentralbank geführt werden würde, dann würde sich zum jetzigen System die Sache nur dahingehend ändern, dass die Zentralbank, dass die Geschäftsbanken beliebig Kredite nehmen können von der Zentralbank, nämlich das sind diese gewissermaßen Tageshalten, und dass sie hierfür keine Sicherheiten hinterlegen müssen. Ist es so korrekt? Es gibt keine Zentralbank mehr. Es gibt auch keine Kredite bei der Zentralbank, weil es keine Zentralbank mehr gibt. Richtig, aber du hast ja deinen Target-Dokumentierer. Und dein Target-Dokumentierer muss ja irgendeine Institution sein. Das ist ja nicht der liebe Gott, sondern das muss irgendwie technisch abgehandelt werden. Ja, der heißt so. Der heißt dann einfach Target-3-Verrechner oder Target-3-Clearing. Richtig, aber dieser Target-3-Clearing, das ist ja eine Institution, und wenn man sie mit dem heutigen System vergleicht, dann wäre das so, wie wenn man bei der Zentralbank beliebig viel, die Geschäftsbank bei der Zentralbank beliebig viel Kredite aufnehmen kann, ohne dass sie hierfür Sicherheit hinterlegen muss. Ist diese Analogie richtig, verglichen mit dem jetzigen System? Nein, die ist nicht richtig, denn die Bank kann überhaupt beim Dokumentierer gar keinen Kredit aufnehmen. Null und nichtig. Da wird nur dokumentiert ein Zahlungsstrom. Der ist doch die Verbindlichkeit, die sie hat gegenüber dem Target-System, ist ein Kredit. Nee, diese Verbindlichkeit, deswegen sind die finanztechnischen Begriffe hier so dermaßen unpassend. Diese Verbindlichkeit ist keine Verbindlichkeit. Diese Verbindlichkeit bedeutet Geld, was gerade bei anderen Banken verwaltet wird. Und die Forderung Target bedeutet in einer Geschäftsbank, Geld, was ursprünglich bei anderen Banken was für andere Banken verwaltet wird, nämlich die mit den Verbindlichkeiten. Da ist nichts auszugleichen. Null und nichtig. Ja. Im Target-2-System haben wir ja auch keine Kredite. Kann ich vielleicht? Doch, du hast im Target-2-System hast du Kredite. Das ist ja genau so. Das ist ja genau die Kritik auch von Sag nicht diesen demagogischen Populisten. Das ist kein demagogischer Populist. Okay. Das ist ja genau das. Und die Targets halten, werden von der Zentralbank verzinst. Ich sehe, das sind diverse Wortmeldungen. Meine Bitte ist nur, ob ich gerade mit dem Axel mal so kurz hin und her machen kann, um solche Fragen zu klären. Aber das entscheidest du, Andreas. Ja, das ist in Ordnung. Aber vergiss bitte das Wort Zentralbank. Es gibt keine Zentralbank mehr. Das ist das A und O dieses Eingangs. Das allererstes, was ich gesagt habe, die Zentralbank existiert nicht mehr. Und jeder Beitrag, der jetzt beginnt, die Zentralbank, hat nichts mit dem zu tun, was ich gerade ausgeführt habe. Ja, insofern würde ich an dieser Stelle dieses Zwiegespräch zurückstellen, denn da kommen wir in eine Diskussion rein, die wir später in der offenen Runde gerne führen können, die uns jetzt hier aber substanziell fürs Verständnis nicht weiterbringt. Zumindest ist das jetzt momentan meine Meinung und ich möchte insofern jetzt einfach mal in der Wortmeldungsliste weitergehen. Gibt es dazu Gegenrede? Gut, wunderbar, dann ist jetzt Nervi dran. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist, was für Geschäfte können Banken untereinander noch machen? Zum Beispiel, können sie immer noch Wertpapiere oder sowas handeln? Wie wird das dokumentiert? Und meine zweite Frage ist, angenommen, die Bank hat jetzt auf der Aktivseite irgendwas stehen, irgendwelche Wertpapiere, und auf der Passivseite wahrscheinlich Forderungen gegen dieses Target-3-System. Angenommen, diese Aktiva fallen jetzt zusammen, was passiert mit diesen Forderungen gegen das Target-System? Also von mir aus kann der Wertpapierhandel bleiben, solange es auch wirklich Wertpapiere sind. Nehmen wir mal konkret, es gäbe noch Staatsanleihen. Eine Bank, die eine Target-Forderung hat und Staatsanleihen und verkauft diese Staatsanleihen, hat in Höhe ihrer Forderungen an Target, hat danach keine Forderungen mehr. Die sind in dem Moment weg. Und die müssen auch nicht von anderen Banken getragen werden? Nö, die andere Bank hat bezahlt. Die andere Bank hat bezahlt, vermutlich mit Ausbuchung von Verbindlichkeiten. Okay, das heißt, die Verbindlichkeiten gegenüber dem Tagessystem werden bei dieser insolventen Bank werden einfach gestrichen und niemanden mehr zur Last gelegt. Ich hab noch keine insolvente Bank. Ein Wertpapierhandel sehe ich ja erstmal vom Grundsätzlichen als hochkritisch an. Und wenn, dann können es nur es können nur Staatsanleihen sein und ganz bestimmte Wertpapiere. Sämtliche Art Derivate und andere Kram, Optionsscheine und was nicht alles und welche Art Wettscheine heute als Wertpapiere bezeichnet werden, sind Bestandteil der Finanzwirtschaft. Und wie sich eine Finanzwirtschaft dann zukünftig entwickelt, wenn jede Bank für ihre Vermögenswerte alleinigst verantwortlich ist, das wird sich zeigen. Ich behaupte, die Finanzwirtschaft wird ganz massiv gestört werden. Okay, dann noch kurz zur zweiten Frage. Also nochmal, eine Bank auf der Aktivseite, sagen wir mal, Aktien, die total überbewertet sind, und auf der Passivseite Forderungen gegen das Target-System, also oder hohe Forderungen. Und die Aktivseite, die bricht jetzt, sagen wir, zusammen, weil die auf einmal neu bewertet werden. Und nur mal klar zu machen, diese Forderungen gegen das Target-System, die können ja dann nicht mehr bedient werden. Und die Frage ist, wenn jetzt einfach, also angenommen, die Bank geht dann insolvent, diese Forderungen werden dann gestrichen, müssen die bezahlt werden oder trägt irgendwer oder was passiert dann? Das ist in Abbildung 12 dargestellt. In Abbildung 12 ist mit einem fetten roten Pfeil dargestellt, und zwar beide Varianten, die es gibt. Eine Geschäftsbank hat diese Forderungen, hat also Geld von anderen Banken in Verwaltung. Die andere hat Verbindlichkeiten im Target. Die Vermögensseite geht runter. Analog muss irgendetwas auf der Passivseite passieren. Das ist zunächst erstmal, das Eigenkapital verschwindet, geht bis auf Null runter. Und wenn es dann noch weiter geht, dann gibt es halt negatives Eigenkapital. So, und diese Bank steht jetzt auf dem Präsentierteller. Andere Banken interessiert das erstmal überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Die wird einfach erstmal weitergeführt. Das normale Geschäftsverhalten, der normale Zahlungsverkehr der Nichtbanken wird ganz normal weitergeführt. Nur wird diese Bank aus dem Spiel genommen bei der Finanzwirtschaft. So, und jetzt können wir uns überlegen, was wir machen. Wie groß ist das Loch? Ist das Loch eine überschaubare Größe, dass es innerhalb der nächsten 15 Jahre bei normalen Geschäftsverhalten sich von alleine wieder schließt durch die Gewinne? Dann wird die Bank einfach verstaatlicht und ganz normal weitergeführt. Nur wird sie bei der Finanzwirtschaft nicht mehr mitmachen und auch keine Wettpapiere oder sogenannte, was sie ja Wertpapiere nennen, mehr erstellen dürfen. Ganz einfach. Das Gleiche passiert bei der anderen. Die Target-Forderung ist keine Forderung. Das ist Geld, dessen Werthaltigkeit bei einer anderen Bank in der Vermögensseite steht. Also ist sozusagen diese Tages-3-Verbindlichkeit nicht anonym nur gegen das System, sondern es steht da auch wirklich drin, noch gegen welche Bank diese Verbindlichkeit. Ach so, die Frage kann ich beantworten, ja. Die steht gegenüber allen anderen Banken. Also nochmal diese Abbildung 13, die Geschäftsbank rechts. Ich nehme jetzt an, dass, sagen wir mal, das Giralgeld ist sehr, sehr wenig, die Geldanlagen existieren nicht, Eigenkapital existiert nicht. Und jetzt fällt drüben das Wertpapier zusammen. Und die Target-3-Verbindlichkeiten, also wir haben jetzt sozusagen negatives Eigenkapital und Tages-3-Verbindlichkeiten. Was? Die Target-3-Verbindlichkeit kann nicht zusammenfallen. Die steht wie eine 1 da. Ja, angenommen, die Bank wird jetzt, die ist jetzt so marode, die wird jetzt geschlossen. Was passiert dann mit den Target-3-Verbindlichkeiten? Werden die einfach gestrichen oder müssen andere Banken jetzt dafür gerade stehen? Es passiert gar nichts mit Tages-3-Verbindlichkeiten. Tages-3-Verbindlichkeiten geben nur an, dass Personen und Firmen, also dass der Zahlungsstrom dieser Bank zu Ungunsten der Giralgeldverwaltung war. Und wenn dann wieder Zahlungen reinkommen, dann verschwinden die Verbindlichkeiten. Die Tage-3-Verbindlichkeit ist davon überhaupt nicht betroffen. Betroffen sind nur die Vermögenswerte erstmal. Nun kann man überlegen. Das andere ist, das Loch ist riesengroß. So, was machen wir damit? Was machen wir jetzt mit einer Bank, die sich innerhalb der nächsten 15 Jahre auch nicht mehr fangen wird? Da sage ich, wir werden das Gleiche machen wie heute. Wir werden das Geld garantieren, indem wir dieses Loch durch Staatskredite ersetzen als Ersatzschuldner für die verlorenen Vermögenswerte und werden aufgrund dieses Vorgangs diese Bank auf ewig verstaatlichen. Also, es müsste doch eigentlich ganz kurz die Möglichkeit geben, eine Geschäftsbank einfach zu schließen. Jo. Ja, aber das will ich gar nicht. Der normale Geschäftsverkehr, die Geschäftsbank verwaltet das Geld für Personen und Firmen. Und das ist sicher. Und das wird auch weitergeführt. Es kann keine Person, eine Firma für ein Missverhalten einer Bank bestraft werden. Denn das muss jedem klar sein. Das Giralgeld ist heute unser Geld. Und dieses ist sicher. Und das wird garantiert. Dann okay, ich lasse einfach mal weitermachen. Genau, du kannst dich gerne nochmal auf die Liste eintragen und dann könnt ihr an einer späteren Stelle das nochmal aufnehmen. Ich fand das jetzt sehr zielführend, diese Diskussion, deswegen habe ich mich auch nicht eingemischt. Aber jetzt ist Wischer dran. Gut, also ich knüpfe mal an beide Wortbeiträge eben an, das Nervi gefragt hat. Axel möchte also keine Bank schließen. Das ist schon mal eine grundlegende Sache, die man berücksichtigen müsste. Ich würde eine Bank schließen wollen. Deswegen müsste man sich überlegen, was mit diesen Verbindlichkeiten und Forderungen passiert. Und das muss auch in der Ausarbeitung noch dann geschehen. Oh ja, das, da bringst du mir auf einen Gedanken. Ja, das ist eine denkbare Alternative. Der ganz normale Geschäftszahlungsverkehr von Personen und Firmen wird erstmal ganz normal weiter abgewickelt. Die Bank, wie sie bisher hieß und GmbH AG, ich habe völlig wohl, welche Rechtsform sie hat, hört auf zu existieren. Der Kram wird dann in einer neuen Firma, die wiederum neuen Bank weitergeführt. Und das, was damit einmal als Loch ist, da bleibt nichts anderes übrig, als dass diese neue Bank, die hat ja immer noch diese Löcher, das wird die Gemeinschaft auffangen. Auf der strafrechtlichen Seite ist das ein Vergehen, das denjenigen zur Last gelegt wird, die es gemacht haben. Und das sind die Banker und das sind vorneweg die Vorstände. Und wenn die das weiter delegiert haben nach unten, der Kreis ist dran. Und der wird dafür zur Rechenschaft gezogen. Ja gut, das setzt Details, aber im Endeffekt wird die Passivseite halt in kompletter Weise, das heißt auch alle Leute, die ihre Girokonten haben, dafür haften müssen, im Zweifelsfall, wenn die Bank richtig abgewickelt wird. Aber das sind Details der Bankenabwicklung. Aber es muss geklärt werden, wie das mit den Verbindlichkeiten funktioniert am Zahlungssystem. So, denn der nächste Punkt, was Arne angesprochen hat, Arnes Analogie war komplett richtig. dieses Target-3-System bedeutet, dass Banken zum einen unendlich Geld schöpfen können, weil sie keine Sicherheiten mehr irgendwie bei der Zentralbank, um Zentralbankgeld zu refinanzieren, hinterlegen müssen. Gleichzeitig ist es so, dass die Geschäftsbanken keine Kosten mehr dafür haben, wenn das Giralgeld von ihnen abfließt. Das heißt, sie schöpfen können unendlich Geld schöpfen. Und in dem Augenblick muss man natürlich auch überlegen, wie man das begrenzt. Das habe ich jetzt nicht verstanden, überhaupt nicht. Wie konkret schöpft eine Bank Geld? Ja, durch Bilanzverlängerung. Also, da ist unten weiter diese Abbildung 14. Was genau? Wie ja, durch jede Kreditvergabe, durch jeden Kauf von Aktiva. Nee, also eine Bank ist es noch nie. Eine Bank zu mir gekommen in Begleitung von Polizei, die mich dazu gezwungen hat, einen Kredit zu nehmen. Und denn das müsste sie machen. Ja, das ist Unsinn, jetzt, Axel. Jetzt mach mal nicht Wortklauberei, sondern Realität. Realität ist, es entsteht neues Geld, wenn die Bank einen Kredit vergibt oder wenn sie Aktiva kauft. Richtig? Ja, richtig. Es entsteht neues Geld, aber nicht für die Bank. Nein, natürlich nicht. Darauf will ich auch gar nicht hinaus. Ja, aber meint doch was anderes, Axel. Dann erklär mal. Erklär mir das. Ja, ganz einfach. Was er sagt ist, bisher ist es so, dass die Bank eine gewisse Hemmung hatte, Kredite an Leute zu geben, weil sie halt bestimmte Voraussetzungen erfüllen musste, Refinanzierung, auch solche Mindestreserve und so weiter. So, das fällt alles weg. Jetzt ist es so, dass die Bank auch keine Kosten mehr ansonsten hat. Das heißt, sie könnte theoretisch einen Kredit für 0,1% anbieten und damit Menschen, die bisher keinen Kredit wollten, dazu bringen, Kredite zu nehmen und damit die Kreditsumme irre hochtreiben. Genauso gut könnte sie weiter wie wild Immobilien aufkaufen, weil sie das Geld ja quasi für null Zins schöpft. Das heißt, die Rendite aus den Immobilien geht voll auf das Eigenkapital. So, das heißt, du musst in dem Punkt irgendein Regulativ schaffen, dass eine Bank, weil sie ja jetzt sozusagen entfesselt ist, ja, von diesen Pflichten, wieder irgendwie gefesselt wird, sodass sie keinen Missbrauch betreibt. Und diese Angst, glaube ich, hat jetzt Wischer angetrieben. Okay, das sind zwei Punkte. Das eine ist die Kreditvergabe. Also eine Kreditvergabe ohne Sicherheit und ohne Prüfung der Tilgungsfähigkeit, ja, kann die Bank machen, nur sie macht kein Geld für sich. Dann sage ich mal, maximal 24 Monate. Dann ist soweit, dann muss die Bank den Kredit ausbuchen. Damit geht ihr Eigenkapital flöten, damit geht sie in die Pleite. Und das war's dann mit der Kreditvergabe. Das heißt, die Kreditvergabe hängt heute wie zukünftig, wie schon vor 30 Jahren, überhaupt nicht an irgendeiner Mindestreserve und Zentralbankgeld. Die Kreditvergabe hängt nur daran, da kommt einer an, nicht freiwillig. Niemand macht freiwillig Schulden, sondern der hat einen Bedarf. Und ich sag mal ganz bewusst, der hat einen Zwischenfinanzierungsbedarf. Dem fehlen einfach 8.000 Flocken für einen Betrag von 50.000 Flocken und hat ein Einkommen von 4.100 Euro netto. Das ist, kann man sofort vergeben. Da kommt ein anderer an, der will 50.000 Flocken, hat ein Einkommen von 723 Euro und allein schon die erste Tilgungsrate beträgt 1.200 Euro. Wenn die Bank so einen Kredit vergibt, dann hat sie damit ihren eigenen Untergang besiegelt. Und das heißt, sie wird so etwas nicht vergeben. Das andere, was gesagt worden ist, der Ankauf von Vermögenswerten, siehe Abbildung 14, erstes Bild. Ja, aber das kann eine Bank heute auch schon. Jede Immobilie und damit die eingetragene Grundschuld ist zentralbankfähig. Das heißt, eine Bank kann das heute auch schon. Die machen es heute nicht, die könnten es aber. Auch hier ändert sich zwischen diesem einen System und dem System nur mit einem Verrechner erstmal gar nichts. Das fällt sich völlig neutral. Naja, ja, aber ich glaube auch nicht, weil sie jetzt ja keinen Refinanzierungsbedarf hat. Das heißt, sie muss nicht auf ihre Barreserve achten und kann sich deshalb beliebig Immobilien reinpacken. Die wird sie zwar schwer los, aber sie braucht ja keine Liquidität mehr. Also von daher kann sie das sehr viel entspannter sehen und solche Aktiva kaufen. Ah, okay, dann führen wir weiter aus. Was machen wir denn mit unseren 18.000 Bundesbankern? Dann sage ich, ja, gut, also sagen wir mal, 500 brauchen wir weiterhin für die Bargeldverwaltung und gehen wir mal hoch und 1.000 brauchen wir für den Salden, zur Betreiben des Saldendokumentierers. Damit bleiben 16.500 Bundesbanker übrig. Ja, was machen denn diese 16.500 Bundesbanker? Ja, die machen in Zukunft nichts anderes. Die kontrollieren nur noch die Vermögensseite der Banken. So, brauchen sie aber Regeln. Bitte? Dafür brauchen sie Regeln, die sie anwenden müssen, um sie zu kontrollieren. Und genau darum geht's jetzt. Wir brauchen Regeln, die verhindern, dass Banken sich ihre Aktivseite aktiv aufblasen, weil sie jetzt sozusagen entfesselt sind. Genau. Ich wollte ja, sie müssen aber immer von irgendwem das ankaufen, ne? Also muss es immer erst einen Verkäufer geben. Das ist ja wohl auch klar. Das können sie beliebig aufblähen. So, und dieses Regelwerk existiert heute schon. Das existiert auch schon seit 30 Jahren. Oder seit mehreren Jahrzehnten. Die werden heute Ratingagenturen genannt. Und wenn's nicht so groß ist, also eine Ratingagentur macht, dann ist es die bankinnere Ratingabteilung. Jeder Kredit, der heute vergeben wird, und zwar jeder, ohne Ausnahme, egal in welcher Höhe, durchläuft die innere Ratingabteilung. Aber gibt es noch eine Eigenkapitalreservierung in deinem System? Das Eigenkapital, darüber können wir nachdenken. Zunächst erstmal nehmen wir es 1:1 und dann können wir mal fragen, ob das zukünftig noch notwendig ist, diese Eigenkapitalreservierung. Ich sage mal, sie ist kein Fehler. Also ich wollte auch nur erstmal sagen, inwiefern Arnes Analogie erstmal richtig war und dass man an dem Punkt mit Sicherheit noch nachjustieren muss. Ich würde in dem Fall zum Beispiel vorschlagen, dass man eben generell, dadurch, dass die Zentralbank ja auch alle Möglichkeiten der Geldschöpfungsbegrenzung verliert, eben durch Sicherheiten, durch keine Leitzins mehr, durch keine Mindestreserve mehr, dass man deswegen halt überlegt, dass die Zentralbank oder wer auch immer eben die Geldschöpfung kontrolliert. Sprich, dass Banken zum Beispiel, das könnte man jetzt mit dem Werner-Plan zum Beispiel verbinden, dass man sagt, Banken dürfen nur noch Geld schöpfen für realwirtschaftliche Kredite. Genau, und da kommen wir jetzt hin. Genau das habe ich gesagt. Was machen diese 16.500 übrigen Bundesbanker? Die kontrollieren nur noch die Vermögensseite der Bank. Und wenn damit einmal vermehrt etwas auftaucht, wo eine Bank genau das macht, jetzt haue ich rein. In 2 Jahren ist sie pleite. Davon mal abgesehen. Aber ich haue jetzt einfach mal rein. Die kontrollieren das. Und das ist viel schärfer als das, was wir heute haben. Heute wird irgendwo mal von der Zentralbank festgelegt, was zentralbankfähig ist und mit welchem Rate, zu 80% oder 60%, dass das festgelegt ist. Zukünftig machen die nichts anderes. Nur, dass es halt nicht zentralbankfähig ist, es wird die Werthaltigkeit geprüft. Und natürlich kann ein Banker auch einen Risikokredit vergeben. Er kann sich das anhören und muss sagen, jawohl, mir sind die Risiken bewusst, der Vorstand unterschreibt das, dass das bekannt ist und kann es auch der Zentralbank melden und ich habe diesen Kredit trotzdem gegeben, wohl wissend, dass das schiefgehen könnte. Das ist dann kein Problem. Aber einfach so, einfach aufblähen, bedeutet direkt die Pleite der Bank mit und wo steht dann der Banker? Der Banker ist dann im Knast, aber garantiert. Gut, also das ist jetzt noch, glaube ich, noch ein Punkt fürs Kaminzimmergespräch. Ich würde nicht die Bundesbanker auf die Aktivseite schicken, sondern generell einfach verbieten, was die Bank Geld schöpfen kann. Und damit halt die Aktivseite, who cares, da ist dann eh nur Kredit drin. Okay, ich sehe die Geldschöpfung nicht bei der Bank, der Kreditnehmer. Ich bin der Geldschöpfer. Ich gehe zu einem Unter. Die Bank ist das Inkasso. Ja, ja. Und in dem Fall dürfte dann niemand mehr für Finanzinvestitionen und Finanzspekulationen sich halt Kredite holen. Das kann sein, dass man dann sagt: Pass mal auf. Du hast ja von mir aus kann ich auch für Finanzspekulation Kredite holen. Was hast du als Sicherheit? Aha, du hast als Sicherheit da vorne 803 Immobilien. Ja, das unterschreibst du. Wenn deine Spekulation weggeht, dann sind deine Immobilien weg. Darf er. Aber die Bank muss gucken, dass ihre Sicherheiten in Ordnung sind, die hinter einem Kredit liegen. Ja, das würde ich auch in dem Fall nicht machen, weil das führt immer nur zu Blasen und die Blase hier, Blase da, wissen wir, ist scheiße. Deswegen würde ich das generell von vornherein dann auch in dem Fall nicht erlauben. Aber wie gesagt, Kaminzimmergespräch. Ich habe noch 2 kleinere andere Punkte. Möchtest du die kurz zurückstellen, dass wir noch mal kurz in die Wortmeldungsliste gehen, das sind 2 drauf, und dass du das dann bis nachher rückbehältst, oder ist es jetzt wichtig? Ja, nee. Genau, dann habe ich dich nach Patrick und Ahnen auf der Liste wieder drauf. In diesem Sinne, Patrick. Gut, ich wollte auf das eingehen, was Arne vorhin gesagt hat, ist jetzt schon eine Weile her. und auf Axels Replik, nämlich, dass man die, sage ich mal, herkömmlichen Begriffe der Finanzwirtschaft eben auf dieses System nicht so eins zu eins anwenden kann, weil es sonst geistig in die Irre führt. Ich will das mal vielleicht in Analogie zur Saldenmechanik machen. Ein negativer Saldo ist nicht notwendigerweise eine Verbindlichkeit, sondern es bedeutet einfach nur, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt aus einem Sektor mehr raus als reingeflossen ist. Damit ist der Saldo negativ. Punkt. Nicht mehr, nicht weniger. Das ist keine Verbindlichkeit, auch wenn man sie auf der Passivseite zum Beispiel von irgendeiner Bilanz dokumentiert, sondern es ist einfach nur ein Saldo. Würde man ihn auf die Aktivseite schreiben, also gäbe es sozusagen nur Aktivseiten in der Bilanz, hätte er einen negativen Wert, so packt man ihn auf die Passivseite und gibt ihm einen positiven Wert. Es ist nur eine Dokumentation, es ist aber keine Verbindlichkeit, auch wenn sie so aussieht. So, in diesem Zusammenhang war eben auch die Frage, das hieße ja quasi, dass sich Banken bei der Zentralbank ohne Hinterlegung von Sicherheit unendlich viel Geld leihen können, sozusagen wieder in der herkömmlichen Sprache des aktuellen Finanzsystems. Dazu ist zu sagen, dass es auch jetzt schon so ist, dass die Banken im Prinzip hinterlegen können, was sie wollen, um Geld zu kriegen. Draghi hat gesagt, er gibt so viel Kohle raus, wie es sein muss, um den Euro zu retten. Das heißt, das sprichwörtliche rostige Fahrrad würde auch heute schon als Sicherheit ausreichen. Und ob ich nun rostiges Fahrrad reingebe oder gar nichts, macht keinen großen Unterschied. Ich habe in dem Zusammenhang hier mal in die Leiste einen Link auf die Diskussionsseite zu diesem Artikel gesetzt, wo ich das gerade heute nochmal probiert habe zu erläutern. Wenn man sich bewusst macht, dass ein Verlust für eine Zentralbank im Prinzip keine reale Bewandtnis hat, dann ist auch die Frage, warum sie nun unbedingt Sicherheiten braucht, in den Raum gestellt und eigentlich zu beantworten mit, eigentlich ist das Ganze völlig herzlich sinnlos und egal. Der einzige Grund, warum man diese Sicherheiten eingeführt hat, ist eben zum Zwecke der Geldbegrenzung. Und da, glaube ich, kann man in Axels System durchaus sagen, wenn wir uns auf die Aktivseite konzentrieren, und ich glaube, dort spielt die Musik und darüber sollten wir viel öfter diskutieren, wenn wir sagen, man kann eben nicht für alles Kredite vergeben. Also wenn irgendein Finanzinstitut irgendein Bullshit-Papier erzeugt, dann kann ich dieses Bullshit-Papier eben nicht auf Kredit kaufen, weil das eben einfach volkswirtschaftlich völliger Nonsens ist. Das ist natürlich in gewisser Weise eine Art Wirtschaftslenkung auch, weil irgendwo dann ein Bürokrat sitzt und entscheidet, ob dieser oder jeniger Kreditzweck zulässig ist. Ich glaube aber, dass am Ende des Tages man schon sagen kann, wenn der Rahmen weit genug gestreckt ist, bleibt die individuelle Freiheit da nicht auf der Strecke, seine eigenen Investitionsentscheidungen treffen zu dürfen. Aber wir stellen sicher, dass die Geldschöpfung zu realwirtschaftlichen Zwecken stattfindet. Und dann ist sie auch nicht mehr unbegrenzt, sondern es gibt nur begrenzt viele realwirtschaftliche Zwecke. Und somit würde sich das System automatisch von selbst begrenzen. So, Ende Monolog. Ja, da hake ich gleich ein. Zu dieser Folgerung komme ich auch immer wieder. Ich versuche das immer zu durchbrechen, so Advocat del Diabolo, aber ich komme auch immer wieder zu der Schlussfolgerung, dass sich das am Ende selbst aussteuert. Gibt es Kreditbedarf, weil wirklich eine wirtschaftliche Aktivität, Innovation irgendwo da ist, dann ist die berechtigt und die findet bei den Nichtbanken statt. Und in der Folgezeit der nächsten Jahre greift das Inkasso der Banken. Denn dieses Geld, was Personen und Unternehmen erzeugt haben, das wird ja wieder rausgenommen. Und die Bank ist zwar zunächst der Ort, wo das Geld entsteht, aber die Hauptfunktion der Bank ist die Geldvernichtung, das Inkasso, die Tilgung des Kredits. Möchtest du noch mal drauf eingehen, Patrick? Ansonsten ist Arne dran. Na, vielleicht auf diesen letzten Einwurf einen Satz. Ich sehe das genauso. Letztendlich, es gibt in dem Geldspektrum gibt es zwei Grenzen. Die eine ist unendlich und die andere ist null. Das Schöne an der Grenze null ist, dass sie begrenzt ist und nicht überschritten werden kann. Das heißt, wenn die Banken daran verdienen würden, Geld zu vernichten, statt in erster Linie Geld zu verdienen, Geld zu schöpfen, dann hätte man sozusagen genau dieses System, was du sagst, die wären ein Inkasso-Unternehmen, hätten Interesse sozusagen einmal in die Welt gesetztes Geld irgendwie wieder aus der Welt zu schaffen und man hätte sozusagen ein stabiles System, weil es immer wieder auf genau einen Fixpunkt zuläuft, nämlich genau auf die Null. So, und das könnte man, wenn man das noch einflechten könnte in dieses System, dann haben wir, glaube ich, ein systematisch stabiles Geldsystem. Ja, das war schon fast drin. Habe ich aber wieder rausgenommen, weil sowas muss in der Diskussion kommen. So, und der dritte Teilnehmer, erster Teilnehmer Person, zweiter Teilnehmer Unternehmen und der dritte Teilnehmer Staat, dessen Geldbereitstellung durch Kredite, durch Staatskredite, die ist dauerhaft. Das ist einfach so lange im System, bis irgendwann ein Zustand eintritt, wo mehr Einnahmen als Ausgaben da sind. Und dieses mehr an Einnahmen, das führt dann zu einer Staatskredittilgung. Aber solange wir diesen Zustand nicht haben, wird der Staat sein Geld, also seine Kredit ausweiten müssen. Hat auch einen Grund, weil das Sparen wird nicht aufhören. Es wird vielleicht keine Banksparanlagen mehr geben. Dann bleibt es halt so auf dem Girokonto stehen. Aber ich bleibe dabei, haben wir ja schon im Dingens gehabt, jedes Individuum und jede Firma wird viel ruhiger schlafen, wenn es ein persönliches Finanzpolster hat. Okay, dann möchte ich an Arne weitergeben. Ja, Axel, du hast gesagt, dass die Forderung, die Target-Forderung keine Forderung und die Target-Verbindlichkeit keine Verbindlichkeit ist. Ist es korrekt? Ja, und zwar hat das damit zu tun, dass die Bank keine Forderungen erzeugen kann. Okay, das ist ein schlichtes Ja genügt. Okay. Ja. Eine Bilanz ist ein Vermögensverzeichnis. Moment, pass auf. Sag mir ganz genau, wo du bist. Bist du im Nichtbankensektor, also der typischen Mikroökonomie und BWL, oder bist du jetzt im Bankensektor? Im Bankensektor sind die Bilanzen ganz anders zu lesen und zu verstehen als im Nichtbankensektor. Die dürfen nicht miteinander über einen Kamm geschert werden. Ja, aber sind wir uns einig, dass eine Bilanz ein Vermögensverzeichnis ist? Und sind wir uns darüber einig, was Vermögen ist? Bei der Bank ist es genau umgekehrt. Axel, die Frage war doch klar. Ist eine Bilanz ein Vermögensverzeichnis? Welche Bilanz meinst du? Wenn du sagst, ich mache eine ganz normale Nichtbankbilanz, dann werden auf der Aktivseite die Vermögenswerte stehen. Grundsätzlich gilt das erstmal. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Das lasse ich aber nicht zu. Arne, können wir uns darauf einigen, dass du deine eigentliche Frage stellst und nicht vorher alles so festzuhörst? Du merkst, dass Axel sich dagegen wehrt, sich so festzuhören zu lassen. Und von daher stelle einfach mal die Frage, damit kommen wir, glaube ich, weiter. Ja, ich hätte deshalb gern erst die Antworten, damit er mir dann nicht rauswitschen kann. Ja, das ist ja genau der Punkt. Deshalb reagiert er so empfindlich gerade. Weißt du, fühlt sich jetzt gerade in eine Anklagebank, die du aufbaust. Und das ist einfach taktisch ungeschickt. Und von daher würde ich dich bitten, einfach jetzt die normale Frage zu stellen, die du eigentlich stellen willst. Es geht jetzt nicht darum, ihn festzunageln. Ja, okay. Nach ganz allgemeinen Bilanzvorstellungen, nach ganz allgemeinen Buchhaltungsvorstellungen, hast du ja auf der Aktivseite Vermögenswerte und diese Vermögenswerte sind Rechte. Und zwar Eigentumsrechte, Beteiligungsrechte, Forderungsrechte. Das ist die, auf der Passivseite hast du Verbindlichkeiten, das Fremdkapital und du hast ein Eigenkapital. Und du kannst sagen, das Eigenkapital sind Verbindlichkeiten gegenüber den Eigentümer. Da gibt es natürlich dann noch die Rückstellungen und so weiter, aber die könnte man sagen, die haben eher den Charakter von Eigenkapital. So, wenn deine Targetforderungen weder Forderungen im buchhalterischen Sinne sind, dann gehören sie nicht in die Bilanz. Und wenn sie nicht in die Bilanz gehören, dann hast du keine ausgeglichene Bilanz mehr. Das heißt, schlicht und einfach gesehen, du machst einen Buchungsfehler, wenn du im Grunde genommen die abfließenden, die Tagezahlten, nicht, die müsstest du gegen das Eigenkapital buchen. Und dann würde nämlich bewusst werden, was passiert. Das heißt praktisch, das, was ich bis jetzt sehe, ist, dass du schlicht und einfach einen elementaren Buchungsfehler machst. Und wo soll der sein? Das steht einfach Forderung an Giralgeld. Das Giralgeld wird gebucht. Das befindet sich das ist eine vollständige Buchung. Ja, Axel, ich glaube, da haben wir unser fundamentaler Unterschied. Für dich ist eine Bilanz einfach ein Stück Papier, auf dem Zahlen stehen. Für mich ist eine Bilanz eine Dokumentation von Rechten. Und das ist, ich denke, das ist der Unterschied. Und du kannst in einer Bilanz dann nicht irgendwelche Traumpositionen haben, sondern wenn du kein Recht hast, dann hat diese Position nichts in der Bilanz zu suchen. Und aus meiner Sicht funktioniert, machst du schlicht und einfach Buchungsfehler. Okay, dann habe ich einen ganz konkreten Vorschlag an dich. Nimm diese Ansicht und nimm dieses Wissen, was du hast, schreibe eine Anklagepunkt und setze es gerichtlich durch, dass der Target 2 Dokumentierer gar nicht existiert. Weil es ja keine, genau mit der Begründung, die du dir gerade schon anfänglich ausgeführt hast, mach das einfach. Dann gucken wir mal, wie weit du kommst. Mich würde jetzt bei Arne interessieren, wenn ich mich da mal reinhängen darf, wie läuft das genau? Wer gibt die Kredite im Target-2-System und wie werden die getilgt? Die Kredite im Target-2-System entstehen automatisch aufgrund der Verrechnungen zwischen den Ländern. Und durch dieses praktisch diese automatische Target-Bildung entstehen dann Forderungen und Verbindlichkeiten. Aber diese Forderungen und Verbindlichkeiten werden zwischen den Zentralbanken verzinst. Das heißt, es ist nicht so, dass diese Target-Salden einfach so da sind, sondern die bedeuten für die einzelnen Banken schon einen Abfluss und praktisch einen Aufwand und einen Ertrag. Und da kommen wir dann zu dem Punkt, den hat, glaube ich, der Patrick geäußert, Verlust für Zentralbank hat keine Bewandtnis. Ich glaube, das ist einer der fundamentalen Denkfehler. Und zwar, ein Verlust bei einer Zentralbank bedeutet weniger Ertrag für den Eigentümer der Zentralbank. Und das ist natürlich hat das eine Bewandtnis. Was es nicht hat, und das ist natürlich richtig, dass im Grunde genommen eine Zentralbank könnte ein negatives Eigenkapital haben. Eine Zentralbank wird konstruktionsbedingt, systembedingt nicht zahlungsunfähig, weil sie mit ihren eigenen Forderungen zahlen kann. Das ist praktisch der Unterschied. Aber es ist genauso. Man könnte nämlich, und das ist der weitergehende Aspekt, ist natürlich völlig klar, das Beste wäre, man würde alles finanzieren durch Geldschöpfung. Aber dann wird man irgendwann schnell begreifen, wenn ich einfach nur Geld drucke, dann komme ich in die Inflation rein. Das heißt, ich kann die Geldmenge nicht beliebig ausweiten, sondern die Höhe der Geldmenge ist und die Inflation sind sicherlich nicht 1:1, so wie es die Quantitätsgleichung suggeriert, verbunden, aber es ist ein funktionaler Zusammenhang. Und deshalb muss eine Zentralbank die Geldmenge im Auge haben hinsichtlich der Inflation. Und deshalb ist Geld ein begrenztes Gut. Und weil es ein begrenztes Gut ist, sind Zinsen gerechtfertigt und haben dadurch ihren Sinn. Weil das ist praktisch Geld, der Zinsen sind der Preis für Geld auf Zeit. Aber ist soweit, ich mache hier mal Schluss. Ja, also zukünftig ist der Zins nur noch dafür da, weil ich so sehe, auf der Aktivseite von Banken gibt's ja keine Einlagen mehr, sondern nur das Geld. Und das Banksparen wird aufhören. Es wird dann nur noch Geld verwaltet. Und die Zinsen, die hängen an den Krediten weiterhin da. Denn von irgendwoher müssen die ja wohl ihre Einnahmen haben, um ihre Angestellten zu bezahlen. Nun habe ich aber an dich eine Frage. Du sagst, auf der Aktivseite siehst du als Rechte. Moment, das wird mir jetzt... Ja, doch, dann lass mich diese Frage eben stellen. Arne, erzähl mir, da gibt's ein Fuhrparkunternehmen, das hat auf der Aktivseite 37 Autos. Welches Recht ist das Auto? Das nennt man Eigentumsrecht. Das ist ja der entscheidende Punkt. Das ist ja das, was praktisch allgemein nicht verstanden wird. In der Bilanz steht nicht das Auto, sondern in der Bilanz steht das Eigentumsrecht des Autos. Das ist ja das, was praktisch Nichtjuristen auch sehr schwer fällt, ist gewissermaßen die Trennung. Ich darf mein Auto deshalb nehmen, weil ich das Eigentumsrecht am Auto habe. Das sind die entscheidenden Punkte. Das heißt praktisch, eine Bilanz auf der Aktivseite ist von oben bis unten besteht aus nichts anderem als Rechte. Ich würge jetzt an dieser Stelle mal ganz klar ab, damit wir hier nochmal weiterkommen in der Wortmeldungsliste, und diese Diskussion bitte ich dann in der freien Diskussion am Ende fortzuführen. In diesem Sinne, Wischer. Jo, ich komme nochmal mit einem anderen Punkt, was mir noch fehlt oder was ich noch ein bisschen komisch finde in der Darstellung jetzt, ist nämlich die Bargeldbereitstellung. Axel, hast du geplant, dass Banken für diese Bargeldbereitstellung, die sie erhalten, irgendwas zahlen? Ja, das ist überhaupt die Frage, wie finanziert sich dieser Tage-2-Dokumentierer und wie finanziert sich nachher die Bargeldstelle? Die Bargeldstelle dürfte die höheren Ausgaben haben, die hat Herstellungskosten, Maschinen, Papier, Ware und den ganzen Kram. Das ist eine Frage, die man beantworten muss. Hier kann man sagen, dass leistet sich die Gemeinschaft und wird aus Steueraufkommen bezahlt. In diesem Falle wird das den Banken einfach so zur Verfügung gestellt, das Bargeld. Das Bargeld kommt nicht in Umlauf durch die Bank, sondern die hat es einfach da liegen. Im Umlauf kommt es nur durch Auszahlungswünsche, also Giralgeld, Umwandlungswünsche des Publikums. Wenn das Publikum aus irgendwelchen Gründen mit einmal unglaubliche Wünsche, Beträge nicht mehr auf dem Konto, sondern als Bargeld in der Hand haben möchte, dann sage ich mal, dann ist das so. Irgendeinen Grund wird es schon haben. Eher gehe ich davon aus, dass auch mit der Garantie des Giralgelds das Bargeld zunehmend unattraktiver wird und überflüssiger wird, sodass hier die Kosten geringer sind. Aber zurück zur Frage der Kosten. Wie kann sich der Saldendokumentierer finanzieren? Da sage ich mal, ja, auf die Banken, die im Dokumentierer Verbindlichkeiten haben, das heißt, die haben in der Bankbilanz eine Forderung, die sind belastet mit 2 Promille. Während die Banken, die eine Forderung haben, dokumentieren eine Forderung und in ihrer Bankbilanz eine Verbindlichkeit, die sind mit 0 belastet. Das heißt, alle die Banken, die eine Target-Forderung haben, sind mit einem Promillsatzzins, dadurch wird der Saldendokumentierer finanziert. Erhöht man diesen Zins um 50% auf 0,3, könnte der ganze Spaß schon genügen, um auch die ganze Bargeldstelle schon mitzubezahlen. Also, ja, ich sag mal, können wir uns überlegen. Entweder wir machen das so, dann kostet das was die Banken, und die haben auch kein großes Interesse, große Bargeld außerhalb von Banken zu haben. Und das andere ist, ja, es wird einfach bereitgestellt, weil die Gemeinschaft sagt, wir wollen auch Bargeld haben, und dann wäre es steuerfinanziert. Ja, von der Sache, dass man den Banken noch mehr schenkt, halte ich jetzt nichts. Deswegen würde vielleicht mal drüber nachdenken, Axel, ob es nicht Sinn macht, das Bargeld genauso in der Bilanz zu lassen, wo es jetzt ist. Du hast ja geschrieben, sie müssen es eh weiter dokumentieren, als ja, wie sie das jetzt auch machen. Deswegen könnte man es auch einfach stehen lassen und dann sich überlegen, wie bezahlen die das? Ja, das war ein Punkt, wo war das? Auf dem Parteitag. Die Zentralbankgeldfunktionalität, das ist etwas, was jetzt dann bei den Geschäftsbanken liegt, und zwar genau beim Bargeld. Bei der Zentralbank wird Bargeld außerhalb der Bilanz gefahren, das liegt nur in Lagern rum. Da liegen hunderte von Milliarden in Lagern rum. Und das ist die eine Funktionalität, die tatsächlich an die, wenn einmal bei den vielen Geschäftsbanken läge. Ich möchte gerne die Aktivseite frei halten von Kasse oder Zentralbankgeld, damit eindeutig klar wird, nur die Kreditforderungen und die Wertpapiere und diesen ganzen Kram, was da auf der Aktivseite ist, das ist das einzig entscheidende Wertgebende für das Geld, was auf der anderen Seite steht. Wischer, ja, hattest du noch was? Ja, dann, wir hatten es kurz vor der Sitzung schon mal angesprochen, müssen wir nochmal drüber reden und das vielleicht auch nochmal ausformulieren, wie das funktioniert. Die Verbindung von Tage 2 zu Tage 3, so wie ich dich verstanden habe vorhin, meinst du ja, dass jedes Land für sich ein eigenes Tage 3 hat, also die Banken in dem Land, Richtig? Ja, wir setzen, wir können uns in der Studie im Gedankenmodell einfach denken, alle Eurobanken, Zentralbanken werden jeweils durch ein eigenständiges Target 3 ersetzt. Dann kann ich mir jetzt spontanes noch nicht vorstellen, wie das funktioniert, wenn eine Bank, also ich eine Überweisung nach Spanien mache zum Beispiel, wie das dann in den Target 1 funktioniert. Warte mal, Das Bild habe ich fertig. Ich guck mal eben, dass ich das geschwind auf einen Webspace kriege und setze hier einen Link im Chat zum Aufruf. Nicht erschrecken. Das scheint zunächst hoffnungslos überladen. Doch wenn man das dann einzeln betrachtet, ist es ganz eindeutig. Keine Ahnung, 2-3 Minuten, dann habe ich's. Ja, ist kein Problem. Eigentlich ist halt nur noch so ein Punkt, der für die weitere Bearbeitung mal notiert werden sollte. Gut, ist der Rudi da? Ja, wenn der Rudi da ist, da haben wir ein paar Gespräche. Der Rudi kann ja die nächsten 2-3 Minuten mal übernehmen in dieser Richtung Entflechtung der Banken too big to fail. Das ist das, was bei mir jetzt viel, viel zu kurz gekommen ist, was aber auch ein Kernelement dieser Studie wäre, die Entflechtung. Ich hätte noch einen Punkt, Axel, den ich dir gerne mitgeben möchte, den ich auch gestern oder vorgestern schon mal erwähnt habe, wo man sich mal Gedanken machen sollte. Nämlich dadurch, dass wir ja keinen Leitzins mehr haben. Unser Leitzins ist ja oft halt auch im Interbankenzins dann als Referenzzinssatz benutzt für eine ganze Menge Produkte und dass man sich überlegen muss, was passiert mit diesen Produkten, wohin weichen die aus als Referenzzinssatz oder können die überhaupt dann noch existieren und wo könnte es da zu Problemen kommen? Ich sage hier mal, voller Wettbewerb der Banken untereinander. Wenn eine Bank der Meinung ist, sie kann weiterhin Kredite für 8% vergeben und damit unendlich Gewinne machen, dann wird die sich ganz gewaltig geschnitten haben. Denn da kommt sofort die nächste und sagt, hier ist echter Wettbewerb jetzt. Der Kreditzins wird sich am untersten Level irgendwo befinden. Ja, das hat nichts mit meiner Aussage zu tun. So das, wo ich, aber ich weiß nicht, was ein Leitzins von 0,5% nominal, real zurzeit vielleicht 0,15% irgendeine Wirkung auf irgendwelche Papiere haben soll. Indem die Papiere damit als Zins ausgegeben werden in der Höhe. Und das geht dann halt nicht mehr. Und man muss sich dann überlegen, wenn man diese Papiere weiter ausgeben möchte, an was man, welchem Zinssatz man sich orientiert. Also Beispiel Unternehmensanleihen oder Unternehmensschuldverschreibungen, die werden sich an dem Kreditzinsniveau orientieren. Vielleicht gleich drüber, warum auch immer. Weil die Alternative ist, Sicherheiten sind genug, da können Sie einen Kredit nehmen. An der Stelle würde ich mal gerne in der Wortmeldungsliste weitermachen mit Patrick. Ja, ich wollte nochmal als Replik auf Arnes Einwand zum Thema Gewinnabführung der Zentralbank sagen, also wenn unser einziges Problem ist, dass wenn eine Zentralbank Verluste macht oder nicht so viel Gewinn, weniger an den Staat angeführt wird, dann gibt es dafür eine ganz pragmatische Lösung. Wir legen einfach gesetzlicherseits fest, dass die Zentralbank einfach gar keinen Gewinn an den Staat abführt. Punkt. So, dann gibt es nämlich da auch keine Abhängigkeit und dieses Pseudo-Argument, wir müssen zwar keine Verluste ausgleichen, aber dafür werden die Gewinne geringer, ist dann der Zahn gezogen. Denn de facto ist das völliger Schwachsinn. Also wenn eine Zentralbank eben Überschüsse macht, dann landen die halt in der Zentralbankbilanz und wenn sie halt Verluste macht, dann sinken diese Positionen wieder. Und damit ist der Drops gelutscht, das geht den Staat nichts an, das geht die Öffentlichkeit nichts an. Ehrlich gesagt, ist es völlig Latte. Und wenn man das dann einmal verstanden hat, dass es völlig Latte ist, dann ist es auch völlig Latte, ob diese Zentralbank Sicherheiten kriegt oder nicht, weil sie braucht sie de facto nicht. Es gibt keinen Durchgriff von der Passivseite auf die Aktivseite und wie gesagt, rein systematisch kann eine Zentralbank nicht illiquide werden. Das heißt, eigentlich ist die Aktivseite der Zentralbank völlig bedeutungslos. Also das wäre sozusagen einfacher erster pragmatischer Schritt, um diese Funktionalität auszuhebeln. So, und wenn man dieses dann getan hat, um mal wieder auf das Thema zu kommen, dann ist eigentlich die Zentralbank nur noch ein Saldendokumentierer, so wie ihn Axel beschreibt. Das heißt, man könnte dieses System ohne einen großen institutionellen Umbau relativ leicht erreichen. Man ändert eben einfach das Bundesbankgesetz und sagt, diese Gewinnabführung gibt's nicht mehr, die gibt's auch nicht mehr von der EZB. Das ist halt eine Position, die steht dann da in irgendeiner virtuellen Bilanz, die allerdings keinen mehr kratzt. Die Aufgabe einer Zentralbank ist es letztendlich so ein bisschen die Kontrolle darüber zu haben, wie viel Geld sozusagen geschöpft wird und wie viel vernichtet wird. Und mit Axels System der, sage ich mal, aktiver Kontrolleure hätte man jetzt eben einen anderen Mechanismus. Man hätte diese Pseudobegrenzung durch Sicherheiten einfach abgelöst durch ein System von Kontrolleuren. So, das wäre sozusagen der einzige funktionale Unterschied zwischen den beiden Systemen. Und deshalb würde ich vorschlagen, wenn wir Axels System grundsätzlich erstmal gut finden, hätten wir auch gleich einen realen Ansatz, wie man das umsetzen kann, oder einen realen Vorschlag, nämlich genau wie ich es beschrieben habe. Wir löschen alle Paragraphen, die eine Gewinnabführung beinhalten, und damit wären auch die Sicherheiten obsolet und schon sind wir da. Das geht also relativ schnell und schmerzlos. Gut, dann würde ich jetzt an Rudi weitergeben. Guten Abend. Warte mal. Ich habe gerade das Bild abgeloadet mit dem Target 3, Target 2 System. Unten im Chat, wer es aufruft, wird, ich sag mal, erschlagen. Sieht oben einen grünen Balken, dann sieht er mit einmal violette Balken, unterschiedlich stark. Und dann wieder dieses Geschäftsbank und unten die Nichtbank. Und nun habe ich alle drei Fälle darin abgebildet. Das eine in der Mitte, dieses braune, bankinterne Überweisung. Giralgeld wechselt nur das Konto innerhalb einer Bank. Innerhalb bei den Nichtbanken, beim einen raus, beim anderen rein. Das Target 3 System, also von einer Geschäftsbank zur anderen, ist der blaue Pfeil. Der geht dann darüber. Und jetzt von Deutschland nach Spanien. Der geht dann bei der Nichtbank, wird das Giralgeld ausgebucht. Das geht da oben in diesen Target-Dokumentierer, geht in Target 3 hinein. Target 3 hat nämlich noch eine virtuelle Geschäftsbank mehr, die nennt sich Target 2. Geht über Target 2 an das andere Target 3 und landet dann letztendlich auf dem Girokonto des Empfängers. Sage, das Bild ist noch nicht so ganz glücklich. Es ist im Moment überladen. Man kann es bringen, indem man es vereinzelt und diese drei Vorgänge einzeln darstellt. Aber das wäre der Weg, wo Target 3 und Target 2 zusammenhängt. Kurze Nachfrage. Erlaubt. Also wenn die Geschäftsbank A dem Geld Abgang hat, dann bekommt sie automatisch, auch wenn es nach Spanien geht, von Deutschland nach Spanien, an das eigene deutsche Target 3 eine Verbindlichkeit. Oder eine verminderte Forderung. Genau. In diesem Falle ist dargestellt die Verbindlichkeit. Ja, für die Geschäftsbank ist der nächste oben drüber das Target 3 System. Die Zieladresse kann danach eine andere Geschäftsbank innerhalb des Tagessystems oder eben etwas außerhalb sein. Und dann geht's halt noch weiter an Target 2. Und die betreffende Target 3 Systemstelle in Deutschland würde dann anstatt die Forderung, von ihr aus ist eine Verbindlichkeit intern, wäre es eine Verbindlichkeit gegen die andere Bank, würde jetzt also sozusagen diese dann an das Target 2 System quasi stellen. Ja, die Target 2 Salden, die heute bei der EZB da ja geführt werden, sind dann halt bei der neuen oder bei dem Zentralbankersatz, und das ist ja das Target 3 System. Bleibt nichts anderes übrig. Heute hat die Zentralbank halt eine Forderung oder Verbindlichkeit an ein Target 2 und in dem Fall hat ein Target 3 System Deutschland eine Forderung oder Verbindlichkeit an Target 2. Alles klar, finde ich gut. Gut, dann ist jetzt endlich Rudi dran. Guten Abend nochmal zusammen. Ja, schön kontrovers, was hier diskutiert wird, finde ich gut. Ich wollte noch einmal ganz kurz was zu Arne sagen, das habe ich nämlich am Ende gerade noch mitbekommen. Und zwar einmal, Patrick hat es schon erklärt mit der Zentralbank, warum das egal ist, ob die nun pleite geht oder nicht und wer dafür haftet, also Steuerzahler definitiv nicht. Aber mir fiel noch was auf, was du gesagt hast, Arne, zu der Inflation. Dass Inflation halt durch Gelddrucken entstehen kann, das kann eigentlich nicht passieren. Es sei denn, das Geld, was gedruckt wird, wird dafür eingesetzt, um Löhne zu bezahlen. Denn die Inflationsrate hängt ganz, ganz stark mit der Lohnzahlung zusammen und nicht mit Gelddrucken oder so. Das war auch der Grund damals bei der Hyperinflation, was dort gedruckt wurde, wurde ja direkt als Löhne ausgezahlt und nicht irgendwie einfach so gedruckt. Also das nur nochmal zu dem Thema Inflation. Jetzt zu dem, was danach noch diskutiert wurde, und zwar die Kosten für Bargeld. Also heute ist es ja so, dass alle Banken auch Kosten fürs Target-2-System haben. Und wenn man dann sagt, pass mal auf, die Kosten fürs Target-2-System übernimmt dann das Target-3-System. Und dafür habt ihr darum wiederum Kosten als Geschäftsbank in das Target-3-System. Muss man sich ausrechnen, was dabei rauskommt. Ich denke mal, das Drucken von Bargeld ist nicht sehr teuer. Wir haben zum Beispiel in Deutschland ja eine eigene Bundesdruckerei. Das kann man sicherlich ausrechnen, wie hoch die Kosten sind, um so und so viel Millionen zu drucken. Und wenn man das auf alle Geschäftsbanken umlegt, kommt da nicht viel an Ergebnis bei raus. Das muss ja kein Gewinn erzielt werden für diese Druckerei. Also jetzt nur fürs Drucken von Bargeld, dass man sagt, muss nur kostendeckend laufen, alles ist gut. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass dieses von Axel genannte Amt, was das Bargeld ausgibt, halt zum Beispiel die nationalen Notenbanken sein könnten zukünftig, also in Deutschland die Bundesbank. Und das Übergeordnete, der Saldendokumentierer, könnte die EZB sein. Und dann die Frage, was hat denn die EZB sonst noch für Aufgaben? Da kommt dann ja mein zweiter Vorschlag dazu, wie zukünftig Staaten finanziert werden sollten. Also nicht mehr durch Staatsanleihen, sondern durch Ausrechnen, wie hoch ist das Finanzierungssaldo der einzelnen Sektoren. Die Differenz kann jeder Staat dann über die EZB als Staatsschulden in Anführungszeichen aufnehmen, zinslos. Oder von mir aus auch mit 0,5% Zinsen, die wieder zurückgeführt werden anschließend. Und dann, was war noch? Dass dann vielleicht noch das Wirtschaftswachstum müsste wahrscheinlich auch noch mit eingerechnet werden. Also dass da ganz klar geguckt wird, dass die Geldmenge nicht abnimmt. Das ist übrigens auch nicht die Hauptaufgabe der EZB, die Geldmenge zu kontrollieren, sondern eigentlich ist es die Hauptaufgabe, die Inflationsrate zu überprüfen. Steuern kann sie ja auch nicht, sondern nur überprüfen. Denn wie wir heute ja wissen, das kann die EZB die Geldmenge gar nicht steuern. Sie kann, wenn überhaupt, nur noch Zinsen senken, aber erhöhen geht schon gar nicht mehr, nicht in der heutigen Situation. Deswegen ist da eigentlich überhaupt keine Kontrollmöglichkeit mehr oder Steuerungsmöglichkeit mehr von der EZB. Aber sie könnte eine Kontrollfunktion übernehmen. Wie viel darf jeder Staat zusätzlich an Schulden bekommen, die einfach nur dokumentiert werden dort, auch nicht zurückzuzahlen sind? Das ist jetzt so fürs erste Mal, was ich dazu sagen wollte. Dann hätte ich kurz an dich noch eine Frage, und zwar, wir haben einen Punkt nach hinten verlagert und den würde ich jetzt gerne zwischenziehen, und zwar Wahl der Koordinatoren. Möchtest du dazu ein paar Worte verlieren? Das kann ich tun. Ganz kurz noch, Navi, die Bundesdruckerei wurde privatisiert, wurde aber zurückgekauft 2006 oder 2008 oder so. Also ist in der Zwischenzeit wieder komplett in Staatshand. Einfach Wikipedia, Bundesdruckerei und alles ist gut. Wahl der Koordinatoren, genau. Was wollte ich denn? Ich habe das im Pad gelesen. Vorgehensweise Koordinatoren war verschoben, bis ich komme. Warum eigentlich? Ist sonst keiner da? Doch, Patrick ist doch da. Wir haben letztes Jahr im Juni drei Koordinatoren gewählt. Da war ich mit dabei, also noch Cosmic und Matthias. Zwei Monate später habe ich ja zurückgezogen aus Gründen und bin dann, wann haben wir die nächste Wahl gemacht? Irgendwann im November, Dezember oder sowas. Habe mich dann überreden lassen, dann wieder anzutreten und bin gewählt worden, zusammen mit Nikolai und Patrick. Jetzt war immer die Frage, was machen wir laut GO? Laut GO sind die Koordinatoren für ein Jahr gewählt. Das könnte man jetzt so interpretieren, dass man sagt, eigentlich sind nur die beiden, die im Juni gewählt wurden, nochmal neu zu wählen oder zu bestätigen. Und die anderen drei, die ein halbes Jahr später gewählt wurden, sind dann eben auch erst ein halbes Jahr später neu zu wählen oder zu bestätigen. Halte ich persönlich für sehr, sehr gut, dass wir nicht plötzlich alle fünf Koordinatoren auf einmal neu wählen müssen. Dazu kommt jetzt aber die Frage, was mit Nikolai ist. Ich habe von ihm noch keine Antwort bekommen, obwohl er sich ja mal gemeldet hat zwischendurch. Ich werde ihn nochmal direkt anschreiben, ob er überhaupt weitermachen will, obwohl er gerade erst ein paar Monate im Amt ist. Wenn nicht, sollte man dann halt drei neue oder zwei bestätigen und einen neuen wählen. Und die nächste Wahl von Patrick und mir würde dann eben, sobald wir unsere 12 Monate voll haben. Gibt es da irgendwelche anderen Vorstellungen hier in der Runde? Das sieht so aus. Darf ich nur ganz kurz unterbrechen? Warum wird das Bild immer gelöscht, das Axel da reinkopiert hat? Ich fände das gut, wenn es drin bleibt. Mach doch nur den Link da rein, das reicht doch. Richtig, ich habe jetzt das richtig gemacht, jetzt ist der Link drin. Gut, wunderbar, danke. Hat gehen wir in der Wortmeldeliste weiter. Ja, gleich. Rudi wollte noch wissen, ob es jemand gibt, der gegen den Vorschlag, den er gemacht hat, es Gegenrede gibt. Es sieht nicht so aus. Also es scheint, als wäre hier ein Konsens, dass wir einfach die zwei neu wählen wollen, deren Amtszeit abgelaufen ist. Möchtest du das noch verewigt? Oder drei, falls Nikolai eben auch sagt, er verzichtet, weil er keine Zeit mehr hat, oder? Okay, ja, gut. Wir können meinethalben auch pragmatischerweise einfach sagen, wir setzen jetzt die Wahl für alle nochmal neu an. Dann sind wieder alle in line im Rhythmus. Gegenrede. Genau, das finde ich nicht so gut. Ich finde es besser, wenn man, wenn wir schon fünf haben, dass man dann so einen Wechsel hat, dass eben alle sechs Monate zwei oder drei neu gewählt werden, als wenn wir nach einem Jahr fünf komplett neu wählen. Und das könnte problematisch werden. Ja, gut. Ist ein theoretischer Fall. Ich denke mal, es wird sich eine gewisse Kontinuität einstellen. Und wenn es tatsächlich so ist, dass die Gruppe zu einem Zeitpunkt X sagt, wir wollen einen kompletten Austausch, dann ist es eben so. Ich mache einen Vorschlag, ich bestehe nicht drauf, wir können auch einfach nur die drei wählen. Lass uns ein Meinungsbild machen hier, oder? Genau, das ist das, was ich gerade anstrebe in Zeile 87. Ich eröffne. Sollen wir es umformulieren? Passt das so von der Formulierung? Ich denke mal, dass jeder weiß, wie es gemeint ist. Oder nicht nur deren Amtszeit ausläuft, sondern, oder wer gerade zurücktreten will, jetzt genau zu der Amtszeit. Das gehört ja mit dazu. Wie jetzt, wenn Nikolai sagt, nee, komm, wählt mal einen neuen, dann kommt das damit rein. Da wird sowieso dann immer neu gewählt, wenn einer zurücktritt. Oder eben dann zu dem Zeitpunkt. Das ist übrigens auch ein Vorteil, wenn man zwei Zeiten hat im Jahr, falls mal einer nach drei Monaten zurücktritt, dass man dann sagt, okay, ist ja demnächst sowieso eine Neuwahl, dann können wir das dann da wieder mit einflechten. Das klingt nach einem sehr pragmatischen Vorschlag. Es sieht auch sehr eindeutig aus beim Meinungsbild. Ich bin fasziniert, wir haben 27 Leute hier im Mumble und wie viele sind oben im Pad eingetragen? Sind da so viele, die gekommen sind aufgrund mit der Rundmail mit dieser neuen Wiki-Seite von Axel oder woran liegt's? Axel. Spaß an der Freude. Also und sind gar nicht alle AG-Mitglieder, die dann hier sind, sondern die einfach nur zuhören, ne? Ja, dann schlage ich vor, nachdem wir diesen Tagesordnungspunkt mit dem Länge so gleich abgeschlossen haben, dass Rudi noch ein paar Worte dazu verliert zu der Entflechtung. Also das kann Rudi gleich machen. Ich gebe euch jetzt einfach noch eine halbe Minute, um beim Meinungsbild abzustimmen. Ansonsten kann ich zwischenzeitlich berichten, es ist aktuell einstimmig dafür, dass nur die, deren Amtszeit ausläuft oder die zurücktreten, neu gewählt werden sollen. Rudi. Ja, Entflechtung. Wir wissen ja alle, dass das ein Riesenproblem ist mit den Geschäftsbanken, wie die miteinander verwoben sind durch Interbankenkredite. Und ist ja auch mit ein Grund, warum Banken gerettet wurden von der Politik, weil sie genau wussten, okay, wir haben hier ein Problem, wir sind gerade dabei, pleite zu gehen, und wenn wir pleite gehen, gehen unsere Verbindlichkeiten bei einer anderen Bank, können nicht mehr bedient werden, dann gehen die pleite. Und deswegen ist die Politik auch erpressbar geworden und war gezwungen, halt einzelne Banken zu retten, um das gesamte Finanzsystem am Laufen zu lassen. Und durch diesen Vorschlag mit dem Target-3-System ist er sehr schön dokumentiert auf der Seite, ist diese Verflechtung aufgehoben. Die Banken sind nur noch, die Geschäftsbanken sind nur noch gegenüber dem Target-3-System in einer Beziehung. Das heißt, wenn eine Bank dann tatsächlich mal falsch gewirtschaftet hat und ihr Eigenkapital negativ wird, dann wird sie rausgenommen aus diesem System. Das lässt sich ja kontrollieren. Dafür sind dann ja eben diese Kontrolleure, die frei werden von EZB und Bundesbank und wie sie alle heißen, wären ja dafür dann gut einsetzbar. Die wird dann rausgezogen aus dem System. Dann werden erstmal die Gläubiger, also die beziehungsweise die Aktionäre und so weiter, die werden erstmal beteiligt. Das heißt, dort wird erstmal alles gekappt. Und dann sieht man, was bleibt am Ende übrig. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Bank wird verstaatlicht, wenn es halt noch zu viel ist. Oder man sagt eben, okay, das ist nicht so viel, wir lassen sie jetzt einfach mal weiterlaufen und decken diesen Verlust nur mit den Einnahmen, die da sind, weil die Kredite, die noch da sind, sind eigentlich alle recht gesund, kriegen wir hin. Und sobald die auf plus minus null ist, kann sie wieder zurück ins System oder was auch immer dann damit passieren soll. Da müssen einfach nur die Regeln geschaffen werden. Aber der Riesenvorteil ist halt, dass wir diese Erpressbarkeit der Politik völlig rausnehmen aus dem System und diese untereinander Verflechtung mit Interbankenkrediten einfach unterbinden. Und da sehe ich den größten Vorteil in dem ganzen Ansatz. Mal von den Zinsgeschichten ganz abgesehen, dass es eben keine Guthabenzinsen mehr gibt, weil die Banken es nicht brauchen, dass sie brauchen keine Refinanzierung und so weiter. Ja, dann ist das nächste Krishna dran, den ich jetzt gerade nicht sehe, deswegen gehe ich weiter zu Wischer. Nein, ich glaube, ich habe mich gemeldet. Ja, du bist auch drauf, aber nach Wischer, Nervi und Nervi. Na, Paul war vorne, glaube ich. Meine ich auch. Nach Krieg. Also, okay, gut. Nur ganz kurz bei mir, also ob es denn wirklich keine Zinsen bei Guthabenzinsen mehr gibt, ist noch offen. Ich kann mir vorstellen, dass es die weiterhin gibt, in geringerem Maße mit Sicherheit, aber dass es die trotzdem gibt, aus anderen Gründen. Die hätte ich gern gehört. Was? Hätte ich gern gehört, die anderen Gründe. Ja, um Kunden anzulocken zum Beispiel. Ist halt eine Berechnung, was sie so aus Gesamtkostensicht sich halt erlauben können, um Kunden anzuziehen und andere Geschäfte mit denen abzuschließen. So, Wischer, das Geschäft, das hat eine ganz andere Gruppe schon lange den Banken außer Hand genommen. Das sind die Kreditkarten. Kunden anlocken, die nur etwas kosten, ist normalerweise selten dämlich. Man braucht eigentlich eine Aussicht, dass der Kunde auch irgendwann mal was einbringt. Das ist bei den Kreditkartenunternehmen der Fall. Auch Kunden, die lange immer im Guthaben waren und praktisch über Jahre hinweg immer im Guthabenstatus gefahren sind, rutschen irgendwann mal in eine Zeit hinein, da sind sie vorübergehend ein paar Monate mal im Minus. Dann fängt eine Kreditkartenfirma an, tatsächlich mal etwas zu verdienen. Und dann auch nur, wenn man etwas stehen lässt. Also die Kunden, die Banken anzulocken haben, sind Kreditnehmer. Das sind die Kunden, die etwas bringen. Und die müssen gehegt und gepflegt werden. Eine andere Kundschaft braucht die eigentlich nicht. Der Rest kostet nur. Ja, also ich würde jetzt nicht im Detail ausgehen, aber es gibt noch mehr Gründe, wo man Geld machen kann als Bank und damit könnte man sich schon durchaus überlegen. Das ist aber dann die Einstellung von der Bank und da sollen die dann im Wettbewerb das halt ausklabobern, wie die das machen sollen. Das, ja. Also ich bin nicht unglücklich darüber. Wenn dann irgendwann eine Bank sagt, ich gehe davon aus, dass die entweder den Schuss noch nicht gehört hat oder dass die ein bisschen anfängt kaputt zu gehen, dann sicher ist nur Giralgeld. Jeder, der den Giralgeldstatus aufgibt, hat auch damit den vollen Zugriff bei einer Abwicklung einer Bank des Vermögensverlustes eingeräumt. So einfach Tedis Regeln. Gut, dann ist jetzt Paul dran. Ja, ich möchte einfach erstmal Axel gratulieren für seine Darstellungen. Und ich finde, das geht absolut in die richtige Richtung. Ich finde, wir bekommen hier ein neues System oder da sind wir sehr, sehr nah dran. Und ich finde eben auch die Bemerkung von Patrick dahingehend auch sehr sinnführend, eben wo er sagt, okay, wir müssen eben halt einige Paragraphen dann noch ändern und dann haben wir quasi ein geschlossenes neues Geldregelungssystem, nennen wir es einfach mal so. Und ich möchte aber trotzdem noch gerne ein bisschen Arne da fragen, ob er das so absolut nicht sieht. Und da genau konkret die Frage an Arne, wer ist denn jetzt die Eigentümerin der EZB? Ja, du hattest das ja auch als Argument reingebracht, um zu sagen, Axel, du rechnest hier falsch oder die Bilanzierung, die es eben hat, falsch dargestellt und so weiter. Man muss ja auch die Eigentümer der EZB betrachten. Ich sehe keine Eigentümer und ich muss auch sagen, die EZB, da gebe ich Patrick auch vollkommen recht, macht eigentlich, was sie will momentan. Ja, da gibt es weder aktiv noch passiv und so weiter. Und da möchte ich einfach sagen, wer ist denn jetzt der rechte Inhaber? Meinst du damit die FED, Amerika und Obama oder wie auch immer, wo dann unsere EZB da Rechenschaft absolvieren hat? Oder siehst du da ganz konkrete Paragraphen, die eben Rechte dokumentieren bei Leuten, die wir bis jetzt noch nicht kennen? Soll ich direkt antworten? Also was ich möchte, ist ja eigentlich, dass Arne hier dieses System auch, was Axel sehr, sehr gut da gestellt hat, eigentlich auch als logisch absegnet, so dass es eigentlich, wenn man ein paar Gesetze verändert, auch machbar ist. Ich sehe in dem System noch erhebliche Mängel. Und zwar deshalb, weil auf die entscheidenden Dinge wird nicht eingegangen. Und zwar, du musst in einem System Forderungen, Verbindlichkeiten haben, damit du musst die Rechte haben, damit sie gefordert werden können. Die Vorstellung, ich weiß jetzt nicht, wer es gesagt hat, dass man einfach sagt, okay, ich verbiete, dass die Zentralbanken ihre Gewinne ausschütten. Und das wäre so, wie wenn natürlich die Staaten auf ihre Ressource, nämlich eine Zentralbank ist ja eine gewinnbringende Ressource, auf ihr Vermögen einfach verzichten. Und das kannst du natürlich dann, wenn du das im Geldbereich machst, kannst du das natürlich auch auf anderes bewirken und kannst sagen, okay, der Staat hat viele Grundstücke, also wer bauen will, der kann einfach auf das Grundstück vom Staat draufbauen und muss nichts dafür zahlen. Da würdest du natürlich auch dann mehr Häuser gebacken kriegen. Aber diese Vorstellung, ich kann unbegrenzt schlicht und einfach Kredite schaffen und das System bietet ja da schon Löcher. Beispielsweise eine Bank, die tut über Jahre hinweg, so wie es bei der Finanzkrise 2007, 2008 passiert ist, oder mehrere Banken, die spezialisieren sich drauf, die vergeben Kredite, machen genauso, tun sie es versichern und so weiter. Die blähen die Kredite hoch, das Geld wandert ab. Dann haben sie auf der einen Seite ihre Kredite, die sind bisher noch nicht faul, weil die Sachen ja so abgesichert sind, und haben auf der Passivseite eine große Target-Verbindlichkeiten. Und dann sagen sie, und tschüss, lassen die Bank in die Pleite gehen und alles ist gut. Das heißt, auf die Art und Weise öffnest du dem Betrug Tür und Tor, ohne dass du ihn begrenzen kannst. Und das ist praktisch einer der Sachen. Der zweite Punkt ist... Warte, bevor du wieder sehr viel anfängst. Eine Bank beschließt, in der nächsten Woche 10 Milliarden an Kredite zu vergeben. Wie macht sie das konkret? Ja, sie macht es einfach so. Sie kauft von irgendjemandem oder vergibt Kredite, indem sie die Blanko vergibt. Das heißt, die Bank kommt zu mir und sagt, ehrenwerter Herr Grimm, wir haben beschlossen, wir haben ein Ziel für nächste Woche, und Herr Grimm, Sie haben jetzt bei mir einen Kredit über 80.000 Euro. So muss das dann ja wohl laufen, ne? Nein, das läuft so. Ich sage, ich möchte lieber diese Herr Diskussion Grimm, weiter nö, nach hinten verlagern. Nö, ich würde es gerne ausdiskutieren. Das ist super wichtig. Bitte nicht AMT jetzt da stören. Ich möchte auch eine Erklärung haben, und das ist super wichtig, die Stelle. Das haben wir genau vor einer Stunde schon gemacht. Ich sag, lieber Herr Grimm, wir machen das anders. Wir machen einen guten Deal. Sie kriegen nicht hier 10 Milliarden, wir erhöhen gleich auf 1 Billion und da können wir uns dann die halbe Welt davon kaufen. Also, wir gehen das so, Sie kriegen einen Kredit, geben mir da davon was ab und ich lasse dann die Bank in die Pleite. Wenn Sie das Geld abgezogen haben, natürlich über ein paar Ecken hinweg, dann ist das Geld irgendwo verteilt. Damit kaufen Sie irgendwelche Vermögenswerte, irgendwas. Dann hat die Bank auf der Aktivseite hat Forderungen von 1 Billion und hat auf der Verbindlichkeitsseite eine Target-Salto von 1 Billion. Ja, hör mal genau zu, was du gesagt hast. Du hast jetzt gesagt, die kommt zu mir, die verteilt das auf viele, deswegen ist mir der Billion nicht recht, sagt 100.000. Und dann sage ich der Bank, ja, willst du denn wieder haben, die 100.000? Dann sagt die, ja, selbstverständlich. Und wenn nicht, dann kommt nachher der Insolvenzverwalter. Und der wird sagen, Herr Grimm, Sie, von Ihnen bekomme ich jetzt 100.000 Euro. Dann sage ich, sorry, habe ich nicht mehr. Habe ich ein paar Kunstgegenstände für verkauft. Die hat man mir gesagt, die sind wertvoll. Gucken Sie nach, oh Scheiße, sind ja nur 2.000 wert. Ja, dann sagen die, glaubst du wirklich, dass ich mich freiwillig verschulde? Oder die kommt zu dir und sagt, Herr Feilsticker, wir haben einen tollen Deal. Ich gebe Ihnen 3 Millionen, die werden Sie auch zurückzahlen müssen. Aber die kriegen die jetzt einfach so. Wirst du den annehmen? Nein, der Punkt ist doch der. Wenn eine Bank und eine Nichtbank zusammenarbeiten, und das ist ja das, was bei solchen Blasenbildungen ja passiert, und dann passiert Folgendes. Dann wird halt einer dazwischen geschaltet, der im Grunde genommen die Insolvenz auf sich nimmt, aber keine Substanz hat. Und dann geht die Sache den Bach runter. Das heißt, die Dinge werden, müssen natürlich weitergereicht werden in Hände Dritter, damit du praktisch diese Schwachstelle hast. Am Ende sieht die Situation so aus. Die Bank hat Forderungen von, egal welcher Höhe, gegen einen Schuldner, der mittellos ist. Und da geht sie dann in den Konkurs. Und genau hier passiert's. Damit geht der Banker inklusive der komplette Vorstand in Knast. Und das andere, was du gerade beschrieben hast, ist das heutige real existierende System seit 20 Jahren mit diesen verfluchten Investmentbanken. Das ist das heutige System. Und nun frage ich dich ganz konkret. Hier ist nur ein anderes Verrechnungssystem angesetzt. Du prangerst eine Praktik einer Bank an, die heute real praktiziert wird und sagst, ja, die wird nur dann da sein, wenn wir das machen. Irrtum. Die wird heute so, die ist ja, heute praktisch. Ich hätte ja bitte, Axel, darf ich jetzt mal bitte intervenieren? Ich hatte ja Arne die Frage gestellt. Genau das möchte ich auch jetzt hier betonen. Arne, du stellst jetzt momentan gerade unser Problem da im jetzigen System. Da gebe ich Axel vollkommen recht. Aber was ist denn jetzt die Kritik an Axels System, der sogar Leute dann eben viel schärfer, als es jetzt der Fall ist, sogar ins Gefängnis reinschicken will und so weiter und in Haftung nehmen will, wenn eben halt solche Scheingeschäfte oder wie auch immer oder Blasengeschäfte da funktionieren. Was ist denn jetzt deine konkrete Kritik, dass das nicht funktionieren kann? Darf ich dafür auch noch was sagen? Ganz kurz, und zwar also erstmal ist es natürlich auch eine Frage, was für Regeln dort eingesetzt werden. Wir haben ja in dem Papier auch festgelegt, dass eben sehr, sehr viele Menschen bei Zentralbanken freigestellt werden, die dann als Prüfer auftauchen können. Und wenn eine wenn der Regel festgelegt wird, dass Darlehen über einer bestimmten Summe, bevor sie rausgehen, das geht sowieso nicht von heute auf morgen, aber dann nochmal bitte von dem Prüfer, der dann eben für die Bank zuständig ist oder von den Prüfern, das sind ja dann wahrscheinlich mehrere, nochmal gegengecheckt wird, ab bestimmten Summen, gibt es ja teilweise heute auch schon, soweit ich das im Bundesbankgesetz gelesen habe, oder in begleitenden Gesetzen, dass ab bestimmten Kreditsummen das nicht innerhalb von einem Tag gehen kann, sondern dass das schon nochmal gegengeprüft werden muss. Und das kann dann nicht passieren. Und vor allen Dingen, was gerade schon Axel sagte, ein Banker, der weiß, wenn er sowas macht, dass er mit mehr als einem Fuß im Knast sitzt und das kann man halt hoch bestrafen, der überlegt sich das ganz, ganz stark. Ja, und genau, ich möchte dabei Rudi einhaken. Also die Sicherungsmechanismen in Axels System sehe ich durchaus als gegeben an und viel schärfer als das, was wir jetzt momentan haben, wo quasi alles durchgewunken wird. Und da ist die Frage, Arne, warum siehst du das als unzureichend? Weil im Grunde genommen das jetzige System noch mehr aufgeweicht wird. Und zwar jetzt ist es ja so, durch das Bestehen dieser Verbindlichkeiten gegen andere Banken, gegen die Zentralbank und praktisch der Notwendigkeit, die Zahlungseingänge aufgrund der Forderungen und die Zahlungsausgänge aufgrund der Verbindlichkeiten zu synchronisieren und auszugleichen, und die Differenz gegen das Eigenkapital laufen zu lassen, sind die Bank in einem relativ robusten Bett und können genau diese Spielchen nicht machen. Aber diese Spielchen, die können sie dann in dem System, wie es Axel beschreibt, sehr, sehr viel besser machen. Und du kannst ja, im Kern bleibt jeder Kredit, hat irgendwo ein Risiko. Und es ist nicht objektiv abschätzbar, wie hoch das Risiko ist. Und es ist natürlich klar, wenn du jetzt solche Schneeballsysteme konstruierst, so wie sie konstruiert wurden etc., und da kannst du natürlich über Jahre hinweg kannst du vorgaukeln, dass das Ganze wunderbar läuft. Und dann kommt der Moment, wo es kippt. Und dann geht's den Bach runter. Und diejenigen, die am Anfang mit abgesahnt haben, die sind dick und reich geworden. Nö, das sehe ich anders. Also das lässt sich wunderbar regulieren. Wir sind ja sowieso für Bankenregulierung. In unserem Wahlprogramm steht das ja drin. Und da gibt es massig Möglichkeiten, das Ganze zu steuern, dass das eben nicht passiert. Und selbst wenn es passiert, dann wird das Ergebnis sein, dass nach maximal 5 Jahren es nur noch öffentlich-rechtliche Banken gibt. Und dann ist das Thema auch gut. Ich möchte kurz fragen, was wir mit der Wortmeldungsliste machen wollen. Da stehen jetzt bei mir 4 Leute noch drauf. Und dann wollte ich fragen, wie lange wir die Aufnahme laufen lassen wollen. So, ich meine, dass wir werden die Wortmeldungsliste jetzt schließen und dann da unten nochmal eben über einen Termin, über ein Kaminzimmergespräch reden. Dazu gibt es dann ein paar erläuternde Grafiken noch, die kann ich noch anfertigen. Dann wird einiges von dem, was wir heute gesprochen, möglicherweise alles, sicher nochmal gesprochen. Das ist nicht falsch. Und damit können wir diesen Punkt dann für heute abschließen, nach den letzten 4 Wortmeldungen. Gut, also bei mir auf der Wortmeldungsliste sind jetzt noch Nervi, Arne, Patrick und Rudi. Habe ich jemanden vergessen? Und Wischer fragt auch noch, gibt es noch Verständnisfragen? Gut, dann scheint es so zu sein, dass ich mit diesen 4 jetzt die Redeliste schließe und dann diskutieren wir noch über einen Termin. Wunderbar. Nervi. Ja, also der Vorschlag, der besteht ja aus einem Sammelsurium von Maßnahmen. Und ich bin natürlich, also natürlich ist so eine Entflechtung erstmal sympathisch. Aber so Maßnahmen, sagen wir wie die Bankenmanager irgendwie mehr zur Haftung zu machen, könnten wir auch jetzt fordern. Oder die Sache, wie aktiver besser kontrollieren, könnten wir auch jetzt machen. Oder die Maßnahme, wenn eine Bank pleite geht, wird sie verstaatlicht, könnten wir auch jetzt machen. Das heißt, diese Maßnahmen, die sozusagen irgendwie gerade die Stabilität herstellen, die könnten wir auch ohne sozusagen diese Entflechtung machen. Was natürlich eine starke Umstellung wäre. Das wollte ich sagen. Und zweitens ist die Frage, wie sich sozusagen diese Entflechtung, also die muss sich ja messen lassen an dem, was sie verspricht, und das ist halt too interconnected to fail, too big to fail eventuell zu verhindern. Und dafür ist immer noch wesentlich die Frage, was mit Target-Verbindlichkeiten passiert, wenn eine Bank kaputt geht. Und da ist es nämlich nicht egal, ob sozusagen diese Verbindlichkeit auf alle verteilt wird, weil dann haben wir auf einmal alle Banken Verluste, und wenn die zu groß ist, hast du immer noch too big to fail. Oder aber, ob die sozusagen einfach gestrichen wird und das keiner mehr zahlt. Und das entspricht dann eigentlich nur einer direkten staatlichen Intervention, die du auch heute machen könntest. Dazu darf ich dann, wie wird eine Bank Target-Forderungen los? Das ist ganz einfach. Sie ruft ein paar Kunden an, die ein positives Giralkonto haben, und sagen, ich schmeiß dich raus. Such dir eine andere Bank, sag mir, wohin ich das Geld überweisen habe. In dem Moment verschwindet die Forderung. Und bei der empfangenden Bank, die hoffentlich Verbindlichkeiten hat, verschwinden in dem Moment die Verbindlichkeiten. Ja, meine Frage ist immer noch das Beispiel, du hast eine Bank, die irgendwie ganz schlechte Aktive hat, zufälligerweise, und auf der Passivseite, sagen wir mal, nur, um es einfach zu machen, das Beispiel halt, nur Target-Verbindlichkeiten auf der Passivseite. Und wenn die Aktive kollabieren und wirklich auf Null gehen und die Bank, sagen wir jetzt, wirklich marode ist und es sich nicht mehr lohnt zu verstaatlichen, ist jetzt die Frage, ist es vielleicht hypothetisch, wollt ihr vielleicht nicht, aber ist trotzdem die Frage, was passieren mit den Tagesverbindlichkeiten? Wenn eine Bank nur noch Verbindlichkeiten hat, heißt es, alles Geld, was dort mal verwaltet worden ist, ist gerade bei anderen Banken. Und wenn eine Bank Aktiva hat, die einen Gesamtwert von Null haben und eine Bilanzsumme von beispielsweise 30, sagen wir mal 800 Milliarden. Das will ich sehen, wie die es geschafft haben. 800 Milliarden, nichts. Null. Nix. Kein also, einziger von mir, keine Sicherheit rein dahinter. Nichts. Nichts. Das ist rein hypothetisch. Ich will einfach wissen, was passiert mit den Target-Verbindlichkeiten, wenn sie nicht bedienen kann. Die Target-Verbindlichkeiten verschwinden, wenn der Tagessaldo zu der Bank wieder positiv ist. Und das ist ganz einfach, weil die Aktiva bedient werden müssen. Mit jeder Kreditrate, die von einem kommt, von einer anderen Bank, verschwinden die Verbindlichkeiten. Und im Pleitefall, das gar nichts passiert da. Fertig. Ja, also jede Bank wird gebailoutet. Sehe ich das? Ist das, was du sagst? Das heißt, den Fall, den ich frage, den beantwortest du die ganze Zeit gar nicht. Du sagst immer, alles wird gebailoutet. So, nee, welche Banken sind denn das Problem? Die sogenannten systemrelevanten, die too big to fail. Und warum sind sie systemrelevant? Wegen dem verfluchten Verflechtung. Und dem Moment, wo wir sie entflochten haben, dann können wir sie abwickeln. Fertig, aus, Ende. Der ganz normale Geschäftsverkehr bleibt weiter, aber Finanzmarktaktivitäten sind gestrichen in dem Moment. Und dann können wir uns über die nächsten 4 Jahre überlegen, wie verfahren wir mit der Bank weiter. Aber sie ist aus dem Finanzmarkt raus, der Ursache deren Pleite. Und der ganze Rest läuft einfach weiter. Da täte ich mir überhaupt keine Gedanken machen, denn alle anderen Banken überhaupt nicht davon betroffen sind. Du weißt doch gar nicht, an welche Bank die eine Forderung hat. Also meine Frage wird nicht beantwortet. Der Punkt ist immer noch, also ich weiß nicht, ob du da nicht drauf antworten willst oder ob ich nicht verständlich bin oder ob ich das nicht verstehe. Du verstehst das nicht. Du verstehst, du liest hier Verbindlichkeit und denkst Schulden. Nur. Ja, aber wenn es keine Schulden sind, dann sind es auch keine Verbindlichkeiten. Und der Punkt ist, wenn Geld aus der Bank fließt, dann steigen doch die Target-Verbindlichkeiten. Und das kann ich doch nicht im unendlichen Maße machen. Das heißt, die müssen eine Bedeutung haben. Wenn Geld aus einer Bank fließt, sinken die Target-Forderungen. Wenn die Bank Target-Forderungen hat. Ja, wenn sie keine mehr hat, dann steigen die Target-Verbindlichkeiten. Ja, und? Wo ist das Problem? Ja, der Punkt ist, das kann doch nicht unendlich beliebig hochgehen. Die müssen doch eine Bedeutung haben. Ja, aber dafür gibt es dann doch die Kontrolleure. Nee, die Verbindlichkeit ist keine Schuld. Das ist alles. Patrick hat's erzählt, das ist nur ein Saldo. Fertig, aus, Ende. Ja, aber die können ja nicht nur ein Saldo haben. Es kann doch nicht einfach ein riesiger Bestand an Target-Verbindlichkeiten da stehen, wenn du sagst, das ist einfach nur ein Saldo. Das hört sich so an wie, ja, wir dokumentieren nur. Der Punkt ist doch, die kann ja nicht einfach immer überweisen. Hat riesige Dinger. Ich meine, da sieht man doch, da fließt ja nur Geld raus. Da muss irgendeine Verbindlichkeit sein. Also irgendwas muss das doch haben. Ja, die Vermögenswerte sind da, die Kreditforderungen, und die sind alle kerngesund. Und mit der Tilgung der Kreditforderungen verschwinden die Verbindlichkeiten wieder. Das ist ganz einfach. Nur die Vermögensseite der Bank ist entscheidend. Es ist völlig egal, was auf der Passivseite steht. Nein, ist nicht völlig egal, weil der Punkt ist, was die Frage ist wirklich, was du damit machst. Das wird bisher nicht beantwortet. Bitte, hört auf. Mikroökonomie von BWL und diesen sogenannten klügsten Professoren und diesem Schwachfug, den die dauernd verbreiten, wir befinden uns nicht im Nichtbankensektor. Eine Verbindlichkeit im Nichtbankensektor ist eine Schuld. Aber eine Verbindlichkeit bei einer Bank nennt sich Geld, weil das ein Spiegelbild. Geldtechnisch ist das ein Spiegelbild. Und wer das nicht verinnerlicht hat, der ist immer noch gedanklich auf einem Ding-Geldbild. Da muss doch was da sein. Nee, nix da. Der muss noch die Link rein zur Geldschöpfung. Geld entsteht und Geld vergeht. Es ist nur die Frage, wo ist es gerade dokumentiert? Die Verbindlichkeit ist ein finanztechnischer Begriff, ein bilanztechnischer Begriff. Das ist alles. Ich halte diesen Begriff für falsch an dieser Stelle und wäre glücklich über jede Alternative dazu. Denn sobald das Wort Verbindlichkeit nicht mehr auftaucht, wird auch niemand mehr an Schulden denken. Also ich verstehe deinen Punkt, aber die Frage ist, wie du es ausgestaltest. Du kannst es ausgestalten in die eine Richtung, in die andere Richtung, etwas mehr, etwas weniger. Und die Frage beantwortest du nicht, wie du mit den Target-Verbindlichkeiten umgehen möchtest. Du, dann frag doch einfach mal die Target-2-Angelegenheit. Verbindlichkeiten einer Bank geben an, dieses Chiralgeld befindet sich gerade nicht hier. Und am nächsten Tag passiert das große Wunder. Es wird mit einmal, die haben Verbindlichkeiten über lächerliche 23 Millionen Euro. Und am nächsten passiert der große Wunder, 46 Millionen Euro kommen von allen anderen Banken als Tagessaldo rein. Schlagartig hat die 23 Millionen Forderungen. Nur Tages-2 ist auf Staatenniveau und nicht auf Bankenniveau, wie du das jetzt machst. Hast du die Eingangsrede nicht? Das ist eine Studie, wenn man das Target-2-System, was oberhalb der Zentralbanken liegt, einfach mal oberhalb der Geschäftsbanken ansetzt und damit es einen anderen Namen bekommt, Target-3. Genau das habe ich gemacht. Nichts anderes. Genau, was du jetzt mit dem letzten Satz gemacht hast. Mehr ist das nicht. Das ist nur eine Studie. Also ich will ja die Entpflichtung nicht kritisieren. Ich finde nur, es muss sozusagen irgendwo jetzt stehen, wie das steht. Also ich wiederhole mich jetzt und ich möchte jetzt einfach die nächsten mal reden lassen. Aber ich bin der Meinung, das muss noch ausgearbeitet werden. Ich sehe es eigentlich ähnlich wie du und ich glaube, du tust schon den Finger in die Wunde legen. Und das müssen wir dann halt nochmal vielleicht später nachkarren. Aber der entscheidende Punkt ist ja der, du kannst es genau andersrum sehen. Jetzt sagt Axel sagt ja, dass die in der Bankenverbindlichkeiten verschwinden, das tun sie ja genau nicht, weil von der Entstehungsgeschichte her, weil er ja sagt, er hat ja gar keine Zentralbank, ist sein Target, ich nenne es mal so, sein Target-Saldendokumentierer ist nämlich der Dokumentierer der Interbankenverflechtung. Das heißt, indem er nämlich die Zentralbank so nach seinen Vorstellungen abschafft, macht er im Grunde genommen so, dass praktisch so wie wir heute die Interbankenverbindlichkeiten haben, nur mit dem einen kleinen Unterschied. Er hat nicht für jede einzelne Bank diese ganzen Salden werden nicht mehr einzeln nachgewiesen, sondern nur noch in der Summe oder man könnte sagen nur noch im Unterkonto, weil sie müssten rein technisch, müssten sie über Unterkonten laufen, sonst würde es rein technisch nicht abwickelbar sein in diesem Sinne. Und von daher gesehen kannst du das System sagen, du baust nämlich die Interbankenverbindlichkeiten gerade auf. Alles, was das ganze Target-System ist nichts anderes, die ganze Target-Dokumentation ist nichts anderes als diese Interbankenverbindlichkeiten. Aber ich komme nochmal auf einen anderen Aspekt. Wenn du sagst, das ist ein, das ist nur ein Saldendokumentierer, da kann eine Bank einfach sagen, was juckt mich das? Der kann mal in die Tasche steigen und ich schreibe das gar nicht auf. Oder ich schreibe es auf, wie ich es will. Welches Recht würde ihn dazu zwingen? Es ist ja nach Axels Aussage gar keine Forderung, gar keine Verbindlichkeiten. Und wenn es gar keine Forderung, gar keine Verbindlichkeit ist, dann gehört es auch nicht in die Bilanz. Und wie macht die das? Wie will die denn die Forderungen über das erhöhen, was die Nichtbanken angewiesen haben? Das ist der Tagessaldo, was weiß ich, 238.000 Euro. Jetzt erklär mir, wie die Bank die 238.000 Euro erhöhen will. Wie machen die das? Nein, du sagst ja, das ist ja das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, dass du normalerweise das Ganze übers Eigenkapital und dann wäre die Bank pleite. Das ist ja genau der Punkt. Du hast noch nicht meines Erachtens das Problem gelöst. Du führst einen Begriff ein, nämlich deine Tagezahlten, sagst, das sind keine Forderungen, keine Verbindlichkeiten. Nach meinem Dafürhalten verstehst du nicht wirklich, was Geld ist. Lass mich das so hart formulieren. Ich weiß. Wir brauchen eine Zentralbank. Wir brauchen unbedingt Sparzinsen. Darum geht es. Lass mich es doch erklären. Geld ist eine Rechtsbeziehung, die auf der einen Seite aus einer Verbindlichkeit besteht und auf der anderen Seite eine Forderung. Und praktisch dieses subjektive Recht zusammen sind das Geld. Das heißt, es gibt immer einer, der am Forderungsende ist und immer einer am Verbindlichkeitsende. Und du kappst es dann einfach, wenn es zwischen den Banken ist. Und das ist meines Erachtens dieser schlichte und einfache Buchungsfehler. Und da müsstest du meines Erachtens erklären, dass du eine saubere Buchhaltung hast, denn was keine Forderung ist, was keine Verbindlichkeit ist, gehört nicht in die Bilanz. Ich wiederhole mich gerne. Nimm dieses Wissen und deine Meinung und deine Überzeugung und zerre das Target-2-System vor Gericht. Du wirst sicher Recht bekommen. Bin ich überzeugt davon. Weil die machen das so. Ich habe nichts anderes gemacht, als ein seit über 10 Jahren real praktisch betriebenes System nur eine Ebene tiefer mal anzusetzen. Nein, das hast du genau nicht gemacht. Das hast du genau nicht gemacht, weil die Target-Forderungen in unserem heutigen Eurosystem, das sind Forderungen und Verbindlichkeit im buchhalterischen Sinne. Bei dir nicht. Und das ist der Unterschied. Ach, so war das keine Buchhaltung, die da abgebildet ist? Dann frage ich mich, was habe ich dann da abgebildet? Das ist nur Buchhaltung, was da abgebildet ist. Nein, das ist ja das, was du denkst. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Für dich ist eine Buchhaltung ein Stück Papier, wo Zahlen draufstehen. Aber genau das ist eine Buchhaltung nicht. Sondern eine Buchhaltung ist eine Dokumentation von Rechten. Und diese Rechte, die werden von dir meines Erachtens in diesem abstrakten juristischen Sinne nicht verstanden. Weißt du, wie egal mir die Rechte sind, ob mir jemand da 75 Euro überwiesen hat, da habe ich die 75 Euro. Das ganze Rechtsgelage, das geht mir an beiden Arschbacken vorbei. 75 Euro sind da und fertig. Und die sind dokumentiert und abgesichert. Was interessiert da irgendwelche Rechte an der Stelle? Welches Recht sind die 75 Euro? Verstehst, Axel, das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt, in dem du nämlich sagst, das Recht geht mir am Arsch vorbei. Das ist das, was ich sage. Das ist das, was du nicht verstanden hast am System. Ich habe verstanden, dass alles Geld auf der Aktivseite von Banken den wahren Vermögenswert hat und nichts anderes. Und wo das gerade sich befindet, das Geld, Ist völlig egal. Die Aktivseite der Vermögens, die Aktivseite der Banken, die Vermögensseite der Banken ändert sich überhaupt nicht. Und ich halte es für unsinnig, mit jedem Saldo zu sagen, oh, da muss ich jetzt ein paar Staatsanleihen der anderen Bank geben. Nein, jede Bank ist für ihr eigenes Handeln verantwortlich. Und das möchte ich haben. Jede Bank einzeln. Banken, die funktionieren, sind gut. Banken, die richtig Betrug betreiben, das wird denen schon nachgewiesen. Und im großen Stile. Und das andere war, wenn das Ziel ist, nächsten Woche 10 Milliarden Kredite zu vergeben, ich kann dir versprechen, Arne, die kann es nicht. Die hat gar keine Chance. Ja, ich lehne das ab. Entschuldigung, wenn ich da nochmal interveniere, aber du hast doch gerade selbst auch Rechte beschrieben. Ja, und damit habe ich ein großes Problem von Arne, ja, der dir ja vorwirft, dass das, was du ja gerade gesagt hast, Axel, ja ohne Rechtssystem ist. Es ist ja Unsinn, ja, und man muss sagen, dann, wenn jemand betreibt, ja, in dieser Bank, die dann eben halt Kredite vergibt oder da unsere Größe mit umgeht oder auch wir wissen ja auch alle, dass das Schneeballsystem hier verboten ist, ja, dann muss man sagen, ist es rechtswirksam, juristisch rechtswirksam, und jemand darf dann eben das Gefängnis besuchen. Also ich würde mich jetzt hier nicht von Arne so defensiv gegen eine rechtslose Wand drucken lassen. Also wir halten uns jetzt an die Wortmeldungsliste, damit wir auch mit der Aufnahme zu einem brauchbaren Ende kommen, und alle weiteren Diskussionen können wir gerne noch nachher weiterführen. Es ist ja jetzt nur eine erstmalige Ding. Es ist jetzt momentan gerade etwas emotionsgeladen, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber ich würde gerne für die Aufnahme jetzt noch den Patrick und den Rudi dran nehmen, und dann hätte ich gerne noch einen Termin ausgemacht. Das würde ich gerne noch auf die Aufnahme mit draufpacken. Und die weiteren Diskussionen würde ich dann ins Top Sonstiges nach der Aufnahme verlegen. Gibt es dazu Gegenrede? Danke, dann ist jetzt Patrick dran und dann Rudi. Ich ziehe zurück und verlage auf nachher. Gut, Rudi? Ja, also wir werden sicherlich nach der Aufnahme noch eine große Diskussion haben, vor allen Dingen mit Arne, aber ich kann Arne nur den Tipp geben, setz dich hin, nimm das Papier auseinander, schreib deine Gegendarstellung dazu. Vielleicht machen wir noch eine große Podiumsdiskussion mit Pro-Papier und Kontrapapier, aber alles, was ich bis jetzt von dir gehört habe, zeigt mir im Moment, entweder hast du das System von Axel nicht verstanden, oder du bist so fest drin in diesem Zentralbankgeld, dass du da nicht raus willst. Und aber gut, das können wir, wie gesagt, auch nach der Sitzung noch besprechen. Mein Tipp ist, mach ein Papier, nimm das Ding auseinander und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Gut, dann bliebe an dieser Stelle noch einen Termin für ein Kaminzimmergespräch schon mal anzudenken. Frage, können wir nicht gleich schon mal einen Grilltermin machen? Wir hatten ja das Thema schon angesetzt. Ich hätte nichts dagegen, dass wir tatsächlich mal dann Tacheles reden. Ja, das musst du mit Axel und Rudi ausmachen. Aber prinzipiell... Also den Grill, ob eine Buchhaltung jetzt im Recht ist oder nicht, den können wir alleine machen. Jo. Das ist das Grundverständnis von Buchhaltung. Das ist ja, ich bin ein Stück weit fassungslos, dass hier gemeint wird, Buchhaltung ist ein Stück Blatt Papier, wo Zahlen draufstehen. Sagt doch keiner. Doch. Nein. Du sagst ja, okay, was sind für dich die Positionen in der Buchhaltung? Was sind das? Also, wie gesagt, wollen wir das nach der Diskussion machen oder nach der Aufnahme? Dann können wir das gerne durchdiskutieren. Also, ich bin mal kurz 2 Minuten weg und AMT beschließt die Sitzung und dann komme ich gleich wieder. Genau, die Idee ist nämlich jetzt folgendes. Ihr könnt euch auch über das Thema einigen. Wenn wir jetzt einfach nur diesen Vorschlag diskutieren wollen und ihr sagt, das steht und fällt mit der Diskussion, ob es sich dabei um Rechtsbeziehungen handelt und wie jetzt genau dieser Zusammenhang besteht, dann sollte das im Vorfeld geklärt werden, wenn das der Knackpunkt ist. Na, mein Vorschlag wäre, dass wir das so machen. Axel hat sich ja sehr viel Mühe gegeben, beziehungsweise alle, die daran gearbeitet haben. Ich finde, das ist richtig gut. auch wenn ich es praktisch, wenn ich anderer Meinung bin. Und ich hätte nichts dagegen, da ein Gegenpapier zu machen. Und ich gehe dann ganz direkt auf die einzelnen Dinge ein, so richtig pro und contra. Aber auch, es hängt auch dann ein Stück weit von den anderen oder von Axel ab, ob wir es lieber, ich sag's mal, konzilianter durchziehen wollen oder richtig Tacheles reden. Also wenn ich das richtig verstehe, dann möchtest du weiterhin, dass die Banken schön alle direkt untereinander verflochten bleiben. Axel, ich bitte dich, tu mir doch nicht immer Dinge unterstellen. Lass uns doch einfach argumentieren. Ja, ich weiß, es ist alle Geldreformen an Ansätze haben nur eins im Sinn. Gold, Gold, Gold, nur Gold ist Geld. Nee, wir sind ja 100 Jahre weiter. Zentralbank, Zentralbank, Zentralbank, nur Zentralbank, Geld ist Geld. So, und hier ist nur einfach ein Ansatz gefahren. Nein, machen wir endlich mal ein echtes Vollgeldsystem, ein endogenes, weil ich in der Historie sehe, dass jedes exogene Geldsystem früher oder später zu einem Geldmangel führt. Und dann haben sich das Publikum, die Wirtschaftsteilnehmer, einen Bypass gesucht. Die Wechsel oder gibt's verschiedene Sachen. Früher auch mal das Bargeld. Pass mal auf. Und dann hat man wieder beigegangen und dann sind die gleichen immer gekommen und sagen, nein, nein, nein, nein, das muss eine Zentrale sein. So, hier ist nur einfach mal dargestellt, was ist denn, wenn wir mal ein endogenes System haben, ein rein endogenes, weil alle Bypass-Systeme, die sich sich gebildet haben und die Not gelindert haben, waren endogen und nicht exogen. Axel, wenn du doch deine Idee fortsetzt, dann wirst du doch verstehen, dass du im Grunde genommen auch deine Banken dann kippen kannst. Dann gibst du jedem einfach nur eine Gelddruckmaschine und jeder druckt sich das Geld, so viel er braucht. Das ist nämlich im Grunde genommen die Grundidee deines Systems. Moment. Das ist alles Diskussion. Diese Diskussion sollte dann auf nachher verlagert werden. Es geht darum, einen Termin zu finden. Also der Donnerstag ist bei mir normalerweise nicht günstig. Wenn wir stattdessen ein Sonntag. Ja, Dienstag gut. Zum Beispiel Dienstag, Montag gut, Dienstag gut, Mittwoch sowieso und oder Freitag. Anstelle, was haltet ihr dafür? Nächsten Mittwoch. Erstmal geht's jetzt um den Wochentag. Also ich sag, den Donnerstag, nein, jeder andere Wochentag kann hier einfach festgelegt werden. Wie schaut's bei dir aus, Arne? Welche Tage hast du zur Verfügung? Ja, nächsten Montag jetzt nicht, weil da ist, ich bin ja AG Wirtschaft. Dienstag wäre für mich okay, Mittwoch wäre für mich okay, Donnerstag wäre für mich okay, Freitag wieder nicht. Gut, es bleiben Dienstag und Mittwoch übrig. Also, 2. Juli. Nächste Woche? Nächste Woche ist der 18. Ist der 18. Ja, wie ja. Kurzfristig wollt ihr es denn? Mir ist lieber erstmal hier jetzt die Mailingliste Diskussion zu sehen, was noch auf der Diskussionsseite im Wiki kommt. Und da meine ich, da dürfen dort durchaus mal eben 10, 12 Kalendertage vergehen. Also 2 Wochen. Immer den 25. Also gut. 25. Sag ich mal, ja. Das ist gut, da habe ich Urlaub. Gibt's noch weitere Vorschläge? Termintechnisch, wann? 20 Uhr. Danke. Der 25. ist ein Dienstag? Ja. Möchte noch jemand einen anderen Termin vorschlagen? Nein, ich glaube, das ist die Idee vom Axel, dass wir 14 Tage mal dazwischen lassen. Finde ich ganz gut. Fetzen wir uns vorher ein bisschen auf der Mailingliste. Da kann man die Sachen schon mal vorkochen und dann, denke ich, wird es ganz ordentlich. Und ich bitte dich, Axel, es nicht persönlich zu nehmen. Ich schätze dich und ich schätze das, was du machst. Wir sind nur unterschiedlicher Meinung, leider. Gut, dann würde ich an dieser Stelle jetzt einfach mal die Aufnahme beenden. Es wurden keine anderen Vorschläge eingereicht. Insofern wird das über die Mailingliste gejagt und als aktueller Termin ist Dienstag, 25.06. In diesem Sinne wünsche ich allen jetzt noch eine angeregte Diskussion im Anhang an die Sitzung. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.